Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Und ihr hört Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Genau. Und heute haben wir die 39. Folge. Wir nähern uns also wieder einem Jubiläum, nämlich dem 40. Wir feiern ja sowieso alles, was irgendwie auf eine andere Weise mit Jubiläum zu tun hat, von daher. Ja, und zuallererst mal die obligatorische Frage. Merlin, wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz ausgezeichnet. Auch wenn ich jeden Tag in meiner Videospielkarriere quasi immer noch mit Dark Souls 2 struggle. Es ist eine ganz schlimme Geschichte. Ich glaube, Merlin erlebt gerade sein erstes Videospieltrauma. Tatsächlich meine erste große Videospielkrise, kein Witz jetzt wirklich. Ohne das groß auszuführen, ich habe mir Dark Souls 2 noch nicht gekauft. Ich habe das letzte Mal schon mal grob angesprochen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Dark Souls 2 mich irgendwie auf eine ganz traumatische Art und Weise enttäuschen wird. Auch wenn ich eigentlich der Meinung bin, dass das realistisch gar nicht sein kann, aber trotzdem bin ich irgendwie, ich weiß auch nicht, ich stehe mittlerweile dem Ganzen sehr skeptisch gegenüber. Ich habe irgendwie das Gefühl, es wird einfach nur ein okayes Spiel werden. Das ist so das Schlimmste, was irgendwie dem Ganzen passieren konnte. Wenn es scheiße wäre, dann könnte ich selber spielen oder müsste ich selber spielen, um es verteidigen zu können oder auch scheiße zu finden. Wenn es richtig geil wäre, dann wäre ich jetzt richtig scharf drauf, es zu spielen. So habe ich das Gefühl, es würde bei mir einfach keine großen Emotionen auslösen. Und das ist irgendwie gerade nachdem Dark Souls 1 eigentlich mein, glaube ich, wirklich Lieblingsspiel aller Zeiten ist. Einfach weiß ich auch nicht. Ist einfach für mich eine harte Realität, der ich mich noch nicht stellen möchte. Deswegen versuche ich es irgendwie auf jede Art und Weise zu umgehen, das Spiel zu spielen. Ich versuche es mittlerweile schon jeden Tag zu Merlin ins Zimmer gehen, so, Merlin, Dark Souls 2? Also, nein. Vielleicht heute Abend. Nein. Heute Abend kaufe ich es vielleicht und lade es runter, dann könnte ich es morgen spielen. Aber morgen habe ich eh keine Zeit. Richtig, ja. Ich werde es mir jetzt vielleicht tatsächlich morgen oder heute Abend doch wirklich noch kaufen, weil ich dann das Wochenende komplett weg bin. Das heißt, ich kann mich noch verstecken und sobald ich es erstmal gekauft habe und runtergeladen habe oder dann noch runterladen muss, dann steht's, glaube ich, dann doch einfach an. Ich weiß auch nicht, irgendwie dieses Spiel macht mich gerade derzeit absolut fertig. Aber davon genug. Wie sieht's bei dir aus, Joe? Ja, mir geht's eigentlich auch ganz gut. Uni hält mich ein bisschen auf Trab, aber ich habe in letzter Zeit gar noch einiges an Spaß mit Tales of Exilia und freue mich dann auch wieder jetzt momentan darauf, wieder einige JRPGs spielen zu können. Und natürlich haben wir letztes Wochenende eine schöne Towerfall-Party gehabt. Indeed. Towerfall Ascension Party gehabt mit ganz vielen Freunden. Das war sehr erfolgreich und Mer und ich haben auch den Quest-Mode erfolgreich beendet nach... Also das waren fast schon wirklich Dark Souls-Dimensionen, was Tode angeht. Also, nicht Glor, aber erfolgreich. I would say it's the Dark Souls of Party Games oder so. Jedenfalls, war ein sehr, sehr erfolgreiches Wochenende. Und bei mir macht sich ehrlich gesagt auch schon langsam so Pre-E3-Vorfreude auf. Es gab schon so ein, zwei größere Leaks. Ich name-drop jetzt einmal Project Beast und... ja, ich bin super, super gespannt auf die kommende E3. Auch Microsoft hat schon so ein paar Teases veröffentlicht. Und mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Noch einen Monat. Ja, allerdings, ich bin auf die E3 mittlerweile auch immer gespannter. Also ich muss sagen, dass es bei mir ein bisschen was anderes ist als letztes Jahr. Letztes Jahr, obwohl ich ja kein Konsolenspieler bin, war trotzdem dieser Konsolen-Launch einfach so extrem spannend. Dieses Jahr, glaube ich, bin ich nicht ganz so gespannt auf die Pressekonferenzen der zwei großen ja mittlerweile nur noch, auch wenn E3 und Nintendo auch wieder mittlerweile wieder ein bisschen sich annähern. Genau, da werden wir gleich in den News was zu sagen. Aber auf jeden Fall bin ich da gar nicht so groß gespannt drauf, die großen Pressekonferenzen, sondern tatsächlich eher auf die einzelnen Spieleentwickler. Ich bin zum Beispiel auf Ubisoft sehr gespannt. Ich meine, die letzten zwei Jahre haben sie jedes Mal einen ziemlich interessanten und ziemlich großen und aufsehenerregenden Knüller dabei gehabt mit Watch Dogs und The Division. Jetzt sind wir mal gespannt, was dieses Jahr kommt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass mehr zu The Division noch kommt, aber vielleicht gibt es auch wieder so ein großes Reveal irgendwie, wer weiß. Ich bin also auf jeden Fall auch schon sehr gespannt auf die E3. Ja, auch EA, ich meine Mass Effect, neue... müsste irgendwann ja auch mal gezeigt werden. Stimmt. Also ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt. Ich muss natürlich auch einfach für einen Podcast, es ist einfach immer eine spannende und lustige Zeit für einen Podcast auch, sich damit zu beschäftigen. Von daher, bin ich auch super gespannt. Aber dann würde ich sagen, steigen wir auch mal ein, wo wir gerade schon Nintendo angesprochen haben und so ein Kram. Vielleicht gibst du mal eine kurze News-Übersicht, dass wir wissen, was wir die Folge jetzt hier alles machen wollen. Ja, die Folge könnte relativ voll werden. Wir haben jetzt schon voraus uns gedacht, Gott, es gibt diese letzten zwei Wochen ist irgendwie so viel irgendwie Interessantes passiert. Aber wir haben es versucht, mal so runterzubrechen. Und zwar fangen wir an mit einem kleinen News-Update. Und zwar beschäftigen wir uns mal wieder mit Oculus Rift. Und zwar gab es da, ich würde mal sagen, zwei News dazu. Zum einen gibt es da Streitigkeiten zwischen Oculus Rift, im Besonderen Oculus Rift-Mitarbeiter John Carmack. Da geht es um, ich weiß nicht, ob man sagen, Patentstreitigkeiten oder auf jeden Fall Streitigkeiten mit seinem ehemaligen Mitarbeiter ZeniMax. Und, Arbeitgeber, nicht Mitarbeiter. Arbeitgeber, sorry. Und auch über mögliche Visionen von Oculus Rift in Zusammenhang mit Facebook. Da wird euch Merlin gleich was dazu erzählen. Danach werde ich euch etwas zum kommenden Shooter-MMO Destiny erzählen. Und zwar hat der CEO von Activision Blizzard auf einer Konferenz in Los Angeles verraten, wie groß das Budget für dieses Spiel ist. Dazu werde ich später noch was sagen. Als nächste News haben wir dann etwas für die, ja, vielleicht etwas Älteren unter uns, aber nicht unbedingt, aber vor allem wahrscheinlich. Also es geht um eine der größten, sage ich jetzt mal, Urban Myths in der Videospielgeschichte, und zwar die sogenannte Atari Landfill, wo ja angeblich Atari ganz viele Spiele-Cartridges von unerfolgreichen Spielen, unter anderem auch das E.T.-Spiel, vergraben hat. Was es damit auf sich hat, dazu wird Merlin euch gleich noch was erzählen. Und abschließend wollen wir das Ganze mit Nintendo. Dazu gab es gleich drei News, und Nintendo war in den letzten zwei Wochen doch recht häufig in den Medien. Zum einen gibt's was zu den E3-Plänen von Nintendo. Nintendo hat auch jetzt gestern oder vorgestern ihre neuesten Geschäftszahlen vom letzten Fiskaljahr veröffentlicht, und es gibt dann auch so eine kleine Controversy bezüglich eines kommenden 3DS-Spiels, nämlich Tomodachi Life. Da geht es dann um gleichgeschlechtliche Beziehungen und Hochzeiten, Heiraten. Was es damit auf sich hat, dazu werde ich dann noch was sagen. Und als Hauptthema haben wir heute mal wieder ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Und zwar wollen wir uns heute mit Cheaten in Videospielen auseinandersetzen. Hauptsächlich mit Cheaten in Bezug natürlich auf Multiplayer-Spiele. Aber wir werden auch sicherlich auch ein bisschen auf Cheaten in Singleplayer-Spielen eingehen. Und zwar basiert das auf einem Artikel, den wir neulich entdeckt haben. Von der PC Gamer war es, glaube ich. Wo sich ein Journalist sich mal ein bisschen als Undercover-Journalist betätigt hat und versucht hat, Menschen in Kontakt zu treten, die mit Cheats sozusagen ihr Geld verdienen. Und wir fanden, das war ein sehr interessanter Artikel, auch mit einer sehr coolen Idee, und wir würden einfach darüber reden, warum cheaten Leute vielleicht, was wollen sie damit erreichen, und können wir das nachvollziehen, aber genauer dazu dann gleich im Hauptthema. Richtig. Und ich würde sagen, Merlin, beginn doch dann mal mit unserem Lieblingsfreund Facebook und Oculus. Ja, genau, Facebook und Oculus. Als erstes starten wir mal, würde ich sagen, mit John Carmack. Wie du es gerade schon gesagt hast, gibt es da gerade eine gewisse Unstimmigkeiten zwischen John Carmack und seinem ehemaligen Arbeitgeber ZeniMax, zu dem ja auch Bethesda gehört, wie wir alle wissen, und vor allem auch zwischen dann eben Oculus VR und eben ZeniMax, also den beiden Firmen. Spezifisch geht es dabei darum, dass ZeniMax mittlerweile Klage eingereicht hat gegen Oculus VR und auch gegen John Carmack. Spezifisch sagen sie, dass eben in der Zeit, in der John Carmack noch bei ZeniMax gearbeitet hat, haben sie ihm eben halt super viele, super viele Dinge, die eben ZeniMax patentiert hatte, zur Verfügung gestellt, damit er eben schon damals für Oculus VR arbeiten konnte. Sie haben Oculus VR eben unter die Arme gegriffen, sagen sie. Sie haben super viel Knowledge, das sie quasi über VR hatten, und anscheinend auch irgendwie hardwaremäßig zur Verfügung gestellt für Oculus VR, und sie quasi erst dann letztendlich dazu befähigt, aus diesem, wie sie es sagen, Pipe Dream, also quasi aus diesem Traumgebäude, das sich da errichtet hat, tatsächlich auch Realität zu machen, haben, wie gesagt, auch John Carmack eben quasi da mitarbeiten lassen, nachdem er dann jetzt ZeniMax verlassen hat und offiziell für Oculus arbeitet, hat sich dann ZeniMax jetzt quasi gezwungen gesehen zu sagen, okay, vieles davon ist jetzt nämlich quasi einfach zu Oculus VR übergegangen, wir sehen da kein Geld, wir haben da nie irgendwie quasi Ausgleich gesehen, entsprechend klagen sie jetzt eben Oculus VR in der Hinsicht an und sagen halt so, naja, viele Dinge, die eben jetzt der John Carmack mitgebracht hat, so ungefähr nach Oculus VR, die sind eigentlich Property von ZeniMax, weil er sie eben quasi entwickelt hat, während er noch bei ZeniMax gearbeitet hat, und deswegen dürfte Oculus sie eigentlich nicht benutzen. Oculus und auch John Carmack haben sofort dann auch zurückgeschossen. Oculus hat gleich gesagt, unser ganzer Code für das Developer-Kit, das wir rausgegeben haben, ist frei im Internet zugänglich. Fast alle unsere Dinge, die wir benutzt haben, basieren eben auf öffentlichem Eigentum. Es gibt da quasi keine großen patentrechtlichen Probleme. Entsprechend gibt es eigentlich keinen Grund für ZeniMax, da irgendwas zu behaupten. Sie haben auch schon gesagt, wie gesagt, unser Code ist online. Wenn Sie sich den angucken, dann wird der ZeniMax nicht eine einzige patentierte Zeile Code irgendwie, die Ihnen gehört, in dem Code wiederfinden. Auch John Carmack hat selbst sofort gesagt, ich habe nichts von dem, was ich bei ZeniMax quasi gemacht habe, an Code mit rübergenommen zu Oculus VR. Ich habe alles speziell für Oculus VR neu geschrieben und selbst entwickelt. Ist jetzt ein bisschen schwer quasi zu sehen, was da jetzt letztendlich, wer da jetzt quasi Recht hat, wer da letztendlich im Recht sein wird, muss man jetzt zwar immer ein bisschen abwarten. Grundlegend sagen Experten, es ist ein bisschen schwer zu beurteilen. Es ist nicht so, dass Oculus VR da völlig abgesichert ist, nur weil es quasi keine Patente gibt, die ZeniMax spezifisch hält, die Oculus eben verwendet hätte. Trotzdem meinen einige Experten eben, dass sie dann ein Stück weit angreifbar sind. Andererseits ist es auch schwer zu sagen, dass es sich eben nicht um Patente handelt, also nicht um patentierten Inhalt. Schwer zu sagen, ob ZeniMax da wirklich irgendwie eine Chance hat, eben wenn es um so allgemeine Dinge geht, die eben Oculus da verwendet hat. Insgesamt sagen wir, würde ich jetzt sagen, sehr unschön auf jeden Fall. Im Zuge dessen ist auch die Doom BFG Edition, die ja damals so ungefähr ja die, der Showcase für den ersten Prototypen von vom Oculus war, mit dem ja John Carmack auch von über die Messen getingelt ist. Diese Version von Doom wird auf jeden Fall nicht weiterentwickelt werden. Die ist also auf Eis gelegt. Die wird es also nicht geben für Oculus VR, obwohl das ein bisschen der Startpunkt für das Ganze war, wenn man ganz ehrlich ist. Super traurig. Auch John Carmack scheint da sehr unzufrieden mit zu sein. Insgesamt muss man sagen, zusammengefasst jetzt irgendwie so, um nochmal abschließend ein bisschen die Meinung vielleicht zu sagen, ich kann da beide Seiten nachvollziehen. Ich kann nachvollziehen, dass ZeniMax da ein bisschen disgruntled ist, quasi. Es ist ja schon irgendwie auch so ein bisschen in die Richtung gegangen, wie das Markus Persson damals gesagt hat, der ja gesagt hat, naja, ich habe quasi Value geschaffen und nur damit Facebook das jetzt für 2 Millionen aufkauft. Ganz so hat ZeniMax das nicht formuliert, aber ein Stück weit ist es schon so, dass ZeniMax eben quasi der Meinung ist, sie hätten da viel Zeit und Geld eben auch reingesteckt. Sie hätten Oculus VR eben sehr viele Möglichkeiten eingeräumt und gegeben und letztendlich sehen sie nichts davon und Facebook kauft sich quasi das Ganze. Es gab schon damals Gerüchte, dass ZeniMax selbst daran interessiert war, das Ganze zu übernehmen, auch wenn das nicht so ganz mit dem zusammenpasst, was John Carmack dann gesagt hat, der eben sagt, er hat ZeniMax unter anderem deswegen verlassen, weil sie ihm quasi nicht erlaubt haben, an VR zu arbeiten. Also das war quasi nicht das, was er bei ZeniMax machen sollte, deswegen hat er da auch gekündigt. Alles sehr undurchschaubar und schwer irgendwie einzusehen. Und wie schon gesagt, die meisten Sachen sind eben alles Open Source, die Oculus VR da verwendet. Das ist offener Code, das ist offene Hardware quasi. Das heißt also, sie sind da sehr, sehr schwer, finde ich, angreifbar auch von ZeniMax, weil es eben nichts gibt, was ZeniMax wirklich gecopyrighted hätte. Keine Ahnung, jetzt müssen wir mal abwarten, was da letztendlich draus wird. Super schade, dass das Ganze jetzt schon so auseinandergeht. Natürlich sind auch Vorwürfe im Raum, dass ZeniMax sich jetzt meldet, wo eben Facebook dahinter steht und man eben quasi das Gefühl hat, man könnte die für ein paar Millionen verklagen und gegebenenfalls auch eben entsprechend das Geld davon da wegnehmen, weil man das Gefühl hat, naja, jetzt klagt man halt eben Facebook an, nicht unbedingt Oculus VR. Ja, super schwer zu sagen, keine Ahnung, warten wir jetzt mal ab, was da letztendlich draus wird. Ich glaube nicht, dass es groß irgendwie einen Einfluss auf die Entwicklung von Oculus wirklich haben wird, aber bleibt jetzt mal abzuwarten. Ist auf jeden Fall unschön. Also, ist auf jeden Fall, ja, absolut. Ja. Für mich bin ich jetzt kein Fan von Doom oder irgendwie was, aber trotzdem glaube ich, ist es auch wieder so ein kleiner Dent so in das ganze Oculus-Gerüst momentan, was so die letzten Wochen, ja, so passiert allerdings ist. Und ich glaube, das nächste, das könnte auch noch so ein kleiner Dent sein, also weiß nicht. Ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr noch als diese Geschichte hier. ja, auf jeden Fall gehen wir zum nächsten Thema über und das nächste Thema ist eben, dass sich der CEO von Oculus eben, Brandon Irby heißt der, der war auf einer Konferenz im TechCrunch Disrupt und hat da eben eine Rede gehalten und hat eben da auch über die Zukunft von Oculus geredet und das, was sich quasi darunter vorstellt und naja, sagen wir mal vorsichtig, ist einigen Gamern doch etwas sauer aufgestoßen, auch anderen Leuten, was er denn da quasi über die Zukunft gesagt hat. Das klang schon ein bisschen nach Mark Zuckerberg-Dimension und alles sehr viel nach Geschäfte und wenig nach Leidenschaft, wenn man ehrlich ist. Es ging letztendlich darum, dass er gesagt hat, dass sie auf jeden Fall weiterhin sich dem Gaming verschrieben haben, gerade jetzt für das erste Produkt eben, das Oculus VR, und dass das immer noch ihr Ziel ist und dass es auch erstmal der erste Markt ist, den sie ansteuern, aber gleichzeitig wollen sie sich in der Hinsicht nicht limitieren. Sie haben gesagt, wenn sie sich nur aufs Gaming versteifen würden, dann würden sie sich ja selbst Grenzen setzen, die es so nicht gibt. Spezifisch hat er quasi gesagt, ja, wenn man eine Billion Leute, also beziehungsweise eine Milliarde, ja, und Billion im Englischen, also eine Milliarde Leute erreichen kann oder 10, 20, 50 Millionen, dann geht man natürlich in die Richtung, dass man sagt, ich möchte lieber eine Milliarde Leute erreichen und das quasi erlaubt ihm so ein bisschen, ja, argumentativ zu sagen, naja, wir wollen deswegen auch ein bisschen weg vom Gaming. Gaming ist ein zu kleiner Markt. Wir wollen letztendlich gerade eben auch über Facebook in eine andere Richtung. Und der Weg, den er da so ein bisschen als Zukunftsvision beschrieben hat, ist quasi, dass er ein riesiges MMO machen möchte, eine Art soziales Netzwerk-MMO. Facebook soll da quasi der Ausgangspunkt sein, auch wenn er natürlich sagt, realistisch ist es nicht, dass man über Facebook 1 Milliarde Leute erreicht, aber vielleicht könnte Facebook auch nur als eine Art Hub-World dienen, in der dann Leute quasi in andere, sagen wir mal, genre-spezifische Bereiche dieses riesigen MMOs abdriften können. Absolutes Ziel soll auf jeden Fall sein, dass man sich einfach face-to-face unterhalten kann. Also er sagt, dass quasi die Interaktion, also eben der soziale Aspekt, eben das sein soll, was quasi dieses MMO, auch wenn das natürlich, wie gesagt, einfach nur ein sehr loser Begriff ist und nicht wirklich heißt, dass sie an einem MMO spielen. So eine Art Second arbeiten. Life, glaube ich, kann man sich am besten so vorstellen, oder? Genau, also dass man quasi einfach die soziale Interaktion über das Oculus VR ermöglicht und eben sagt, dass man tatsächlich face-to-face redet. Man sieht das Gesicht des anderen aus der eigenen Perspektive, ne? Also als ob er vor einem stehen würde, man unterhält sich einfach über Voice-Chat und das ist quasi so ein bisschen seine Vision. Er sagt quasi, das ist so ein bisschen was wie, ja, weiß ich auch nicht, The Final Frontier, das ist quasi so der letzte Gedanke, das ist eben so die Idee, die dann eben das Ganze wirklich in den absoluten Massenmarkt bringen könnte, das Oculus VR. Ich muss sagen, das Ganze klingt nicht besonders sympathisch. Was ich wieder ein bisschen interessanter fand, war, dass es tatsächlich ein Projekt von der NASA gab, die eben gesagt hat, dass sie es super interessant finden würde, schon letztes Jahr haben sie allerdings gesagt, dass sie quasi ein Holodeck erschaffen für 1 Milliarde Personen mit Virtual Reality quasi, und dass diese Personen quasi dabei helfen können, eben Signale von quasi Alien-Leben so ungefähr in anderen Universen zu untersuchen. Also, dass sie quasi nichts machen wollen, als quasi eine spielerische Plattform zu schaffen, dass ungefähr jeder Mensch auf der Welt einfach sich daran beteiligen kann, nach neuen Planeten und nach gegebenenfalls intelligentem Leben im derzeit bekannten Universum quasi zu suchen. Das ist natürlich auch nur so eine Quatschidee, das ist ja keine Quatschidee, aber so ein Zukunftstraum gewesen, aber das ist jetzt alles so, geht alles in dieselbe Richtung so ein bisschen. Ich glaube, ganz so, sagen wir jetzt mal, ideell verträumt, wie das die NASA gesehen hat, meinte das jetzt der CEO von Oculus bestimmt nicht, aber es geht halt vielleicht in so eine ähnliche Richtung. Trotzdem, wie gesagt, gab es einige Gamer, denen das schon gleich mies aufgestoßen ist, die gesagt haben, naja, jetzt dieses Gaming scheint immer mehr zu einer Art Sprungbrett zu werden und nicht irgendwie so dieser Hauptfokus, auch wenn das ursprünglich in der Entwicklung mal anders war. Viele sehen eben, wie gesagt, so ein bisschen die Handschrift von Mark Zuckerberg dahinter, der ja von Anfang an gesagt hat, dass das so ein großes Ziel mit Oculus wäre und dem Kauf von Oculus. Muss jeder natürlich selber entscheiden. Ich persönlich bin da auch wieder so ein bisschen, wir haben ja schon genug über dieses ganze Facebook-Ding geredet. Ich bin da kein großer Fan von. Ich finde, es geht immer weiter in diese Richtung, wie jetzt gerade schon beschrieben. Von daher kann ich durchaus nachvollziehen, dass der eine oder andere das nicht besonders unterhaltsam und lustig findet, dass das jetzt in die Richtung tatsächlich geht, dass sich das immer mehr so entwickelt. Boah. Ich weiß nicht, wie siehst du das ja, denn? Vor allem, als er die rhetorische Frage gestellt hat, naja, wenn ich die Wahl habe, Gameboy zu sein oder iPhone, will ich natürlich iPhone sein. Ja. Und das war erstes ist es ein dummer Vergleich. Es ist ein, ja, weiß nicht, eine dumme rhetorische Frage, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass viele den Gameboy nämlich dem iPhone vorziehen würden. Davon abgesehen, Der Vergleich ist einfach auch schwierig. Ich würde gern beides haben, Punkt. Auf dem iPhone kann man nicht besonders gut spielen, deswegen will ich das iPhone nicht einfach nur haben, weil es quasi beides vereint, aber auf dem Gameboy kann ich eben nicht das machen. Also, es geht einfach nicht. Also, ja. Ja, also, als ich mir das durchlese, habe ich auch so, ich weiß nicht, also mit jeder News, die ich das lese, werden es mir einfach unsympathischer und das ist, ja, ich weiß auch nicht. Ich habe auch mittlerweile früher natürlich auch diese ganze Positive Publicity, die ist halt jetzt irgendwie mittlerweile halt komplett weg und wir haben auch, wie du schon gesagt hast, wir haben schon genug über Facebook geredet und ich glaube mittlerweile, ich weiß nicht mehr wie tolerant sind Gamer, wenn es jetzt darum geht, dass sie das immer noch so unterstützen. Also ich glaube, die Unterstützung ist auf jeden Fall schon mal größer und man muss mal gucken, ob das nicht vielleicht sogar schon das Sprungbrett wegfliegt, wenn die Gamer weg sind. Ja. Das ist tatsächlich so ein bisschen das Problem. Also es ist jetzt ganz schwer einzuschätzen, wie der Rest der Welt über Oculus denkt. Der Rest der Welt kennt Oculus wahrscheinlich eher seitdem Facebook es gekauft hat. Wenn überhaupt. Also das ist halt so die Frage quasi. Also gerade ist Oculus ein Thema in Gamerkreisen und gerade davon wollen sie weg. Jetzt ist die Frage, was passiert damit? Also was wird sein nach dem ganzen Gaming-Ding? Irgendwie ist es wirklich so, dass sie damit irgendwie den Mainstream erreichen können? Schwer zu sagen. Aber ich würde sagen, gut, dann sind wir mit dem News-Update quasi auf fertig und dann gehen wir über in die eigentlichen News, damit es alles auch nicht zu lange dauert. Wie wir schon gesagt haben, sind alles relativ große Themen. Und ja, dann geht's, würde ich sagen, weiter mit Activision, Blizzard und Destiny. Was haben die denn gesagt zum Budget von Destiny? Genau, da habe ich dann auch erstmal ganz große Augen gemacht, als ich es gelesen habe. Und zwar auf der Milken-Konferenz in Los Angeles hat Activision Blizzard CEO Bobby Kotick verraten, dass man ungefähr plant, $500 Millionen, also eine halbe Milliarde Dollar in Destiny zu stecken, um es zu ihrer neuen, ja, Milliarden-Dollar-Franchise zu machen, eben Call of Duty und Skylanders. Und auf Anfrage von diversen Presseleuten hat Activision auch diese Summe später bestätigt, merkt aber auch an, dass da nicht nur, also es ist nicht die reinen Entwicklungskosten, sondern wie wir auch schon mal in einem Hauptthema darüber gesprochen haben, da ist auch Marketing dabei, Verpackung, also alles mögliche, Logistik und so weiter, steckt da alles mit drin. Es ist aber trotzdem eine enorm hohe Summe. Ich meine, wir haben ja auch schon damals darüber geredet, wir wissen nicht so genau, wie viel kostet so eine AAA-Produktion, aber $500 Millionen klingt für mich nach extrem viel Geld für ein Videospiel. Und Analysten vermuten, dass, also jetzt allein basierend auf dem einen Spiel, also Destiny selbst, dass sich das Spiel ungefähr 15 bis 16 Millionen Mal zum Vollpreis verkaufen müsste, um das wieder reinzuspielen. Man schätzt aber, dass sich Destiny nur ungefähr 8 Millionen Mal, also nur, manchmal sage ich 8 Millionen Mal verkaufen wird. Aber es klar ist natürlich auch, Activision plant natürlich nicht nur mit diesem einen Spiel, sondern die Destiny IP ist oder das erste Spiel, sondern der erste Teil von einer ja riesigen IP sein. Also man plant, man habe anscheinend schon einen ja 10-jährigen Businessplan aufgestellt, also Sequels, Spin-offs und alles Mögliche werden da auf jeden Fall auch noch mit Sicherheit folgen. Also man plant mit Destiny mit einer riesigen Franchise und ist deswegen auch der Meinung, dass es diese Franchise oder auch die, ja dieses Property es wert ist, diese Investition zu tätigen. Mhm. Ich selbst bin ehrlich gesagt ein bisschen scared. Also ich meine, ja, Destiny, es ist von Bungie. Bungie hat einen riesigen Namen, vor allem unter natürlich in den Konsolenspielen. Ich meine, es war lange das Zugpferd von Microsoft. Aber ich weiß nicht, ob Destiny jetzt auch als Shooter-MMO jetzt wirklich so diese IP ist, wo ich jetzt, sage ich jetzt mal, die Karte darauf setzen will. Ich meine, Activision Blizzard könnte mit sicher noch mehr Geld ausgeben, aber ob jetzt Destiny so das Richtige ist, weiß ich nicht so genau. Also call me skeptic. Also ganz ehrlich, bin ich nur ein bisschen skeptisch. Ich bin sehr, sehr skeptisch. Es flogen ja auch Zahlen zu GTA 5 ein bisschen im Raum rum mit 250 Millionen oder sowas. Ich glaube, GTA 5 hat die eingenommen. Ich muss aber auch GTA sagen, GTA 5 hat sich 32 Millionen Mal verkauft. Und ich glaube, damit konnte man auch rechnen. Ich meine, es ist halt GTA. Aber das ist halt eben die Sache. Also ich glaube, da ist so ein bisschen das Problem, dass man das doch krass unterscheiden muss mit GTA. Nicht nur, weil GTA als Name schon ein Riesenzugpferd ist, sondern weil GTA einfach auch viel mehr Massenanzugskraft hat. Ich meine, GTA ist eine offene, realistische Welt. Wenn du auch einem Casual-Gamer sagst, du kannst in der Welt einfach jedes beliebige Auto klauen, Banken überfallen und so viel Quatsch machen, wie du willst, dann verstehe ich schon, warum das einen Appeal für alle hat. Wohingegen, wenn du sagst, es ist halt eben ein Science-Fiction-Shooter-MMO, also das ist ja eine Nische einfach, schlicht und ergreifend. Also du kannst mir nicht erzählen, dass jeder Hardcore-Gamer und erst recht nicht jeder Casual-Gamer irgendwie auch nur daran interessiert ist. Viele Leute wirst du allein durch das reine Science-Fiction-Szenario verlieren. Weil viele Leute einfach sagen, ich interessiere mich nicht besonders für Science-Fiction. Gutes Beispiel dafür, Titanfall. Titanfall kann derzeit auf gar keinen Fall mit Call of Duty die Sachen mithalten. Natürlich ist es auch kein Call of Duty, es hat nicht den Namen und es ist nicht mehr von der Firma so ungefähr. Aber die Sache ist einfach die, es gab einen riesen Hype um Titanfall am Anfang. Super viele Leute haben darüber geschrieben. Ich glaube nicht, dass es irgendwie so war, dass es irgendwie an Aufmerksamkeit gefehlt hat. Das heißt, jeder potenzielle Call-of-Duty-Spieler wird mitgekriegt haben, dass es sowas wie Titanfall gibt. Trotzdem läuft es nicht so gut. Und ich glaube, es hat auch allein schon was ein bisschen mit diesem Science-Fiction-Ding zu tun. Und das darf man nicht unterschätzen. Und nur weil Halo auch schon damals eben so gut lief, glaube ich, hat man so ein bisschen eine rosarote Brille auf. Halo lief damals, glaube ich, auch mit dem Szenario so gut, weil es eben der erste wirklich gut funktionierende Shooter war. Da war es fast egal, was für ein Szenario das hatte. Auf Konsolen natürlich. Es hat auch dieses ganze Konsolen-Shooter-Ding absolut revolutioniert. Es war einfach eine Marke für sich. Aber davon abgesehen, dass das Jahre her ist, gab es damals auch keine Konkurrenz. Halo ist so groß geworden, nicht weil es das perfekte Spiel war, sondern weil es nicht viel Konkurrenz gab. Ich meine, Halo hat viel Hate abgekriegt danach. Und ein Stück weit auch zurecht, weil immer noch viele Leute gesagt haben, Halo ist nicht mehr das, was es mal war. Mittlerweile gibt's mehr Konkurrenz. Mittlerweile müsste Halo mehr machen, als es tut. Und wenn man jetzt alleine auf diesen Namen Bungie baut und auf dieses Spektakulum, das jetzt eben Bungie auch für andere Plattformen als nur für die Xbox entwickelt, und dann eben, wie gesagt, so ein Science-Fiction-Shooter-MMO zu präsentieren, mit so einem riesen Budget, das man wieder einspielen muss, halte ich auch für extrem schwierig. Also, ist nicht mal so, dass ich an Destiny nicht interessiert bin. Ich habe ja schon öfter mal gesagt, dass Destiny durchaus interessant für mich klingt. Auch wenn ich jetzt nach ersten Spielberichten ein bisschen skeptischer bin, vielleicht kann man das noch kurz mit einbringen. Einige Leute haben schon jetzt mal angefangen zu spielen und haben gesagt, es fühlt sich derzeit leider noch etwas sehr generisch an. Sie haben das Gefühl, es spielt sich eben wie ein etwas ernster und realistischer aussehendes Borderlands. Was an sich natürlich nichts Schlechtes ist, aber das Problem ist, dass man von Destiny so ein bisschen was Bahnbrechendes erwartet. Und was, glaube ich, auch wichtig wäre, um es wirklich quasi eben ja unique zu machen, dass es eben sich dann auch darüber alleine verkauft, weil man nirgendwo anders diese Erfahrung kriegt. Wenn es eher spielt wie ein etwas anderes Borderlands, dann ist es auch eine Frage, dass viele Leute, also wird es auch viele Leute geben, die aus Prinzip sagen, naja, das brauche ich nicht, dafür habe ich Borderlands. Also gut, du hast dann natürlich noch die MMO. Die MMO-Komponente, okay. Natürlich. Und wie gesagt, das ist auch alles nur vorab. Also das sind jetzt die ersten Gameplay-Sachen, die jetzt die ersten Reporter spielen durften. Das heißt auch überhaupt gar nichts. Aber insgesamt sieht es nicht so aus. Es ist kein GTA 5, wo man sagt, von Anfang bis zum Ende der Entwicklung, vom ersten Bekanntgeben, den ersten Trailer bis zur Veröffentlichung, war GTA 5 eine Gewinngeschichte. Da war nicht ein einziges Mal irgendjemand, der gesagt hat, bevor es angekündigt wurde. Richtig. Also es hat einfach alles funktioniert. Es lief einfach alles. Und jetzt gibt es schon erste kritische Stimmen zu allem Möglichen. Es ist ein schwierigeres Szenario und. Also es sind einfach mehr Stolpersteine als GTA 5 hat und theoretisch müsste es fast mehr verdienen als GTA 5. Also es ist wirklich einfach ein sehr, sehr schwieriger Fall. Ich bin da auch sehr skeptisch, ob tatsächlich letztendlich sich so eine Rieseninvestition rechnen wird. Selbst wenn man eine Franchise draus macht. Aber das ist natürlich jetzt auch alles nur Spekulation. Warten wir jetzt einfach mal ab, aber sagen wir einfach mal, 500 Millionen ist tatsächlich ziemlich viel. Ja, einfach eine Menge Geld. Vielleicht ganz nur noch so als Randinfo, Destiny erscheint am 9. September diesen Jahres für Xbox 360, Xbox One, PS3 und PS4. PC-Version, da hält man sich noch bedeckt, muss man mal abwarten. Es wird wahrscheinlich eine geben, aber zumindest noch nicht klar, wann und wie. Ja, gut, dann gehen wir über zur nächsten News, würde ich sagen, und das ist die Atari Landfill. Das ist jetzt tatsächlich relativ schwer zu beurteilen, wer jetzt was davon weiß. Es ist wahrscheinlich der bekannteste und größte Urban Myth, den wir in unserer Videospielgeschichte hatten. Trotzdem, glaube ich, gibt es genug Leute, die keine Ahnung haben, wovon ich gerade rede. Wie Joe das vorhin schon so grob zusammengefasst hat, geht es letztendlich um eine Geschichte, die ja irgendwann in den 80er, 90er Jahren relativ groß war. Es gab nämlich damals ein Gerücht, dabei ging es um Atari, dass die eben irgendwo in der Wüste von New Mexico einen Haufen Spiele verbuddelt hätten, hauptsächlich Kopien ihres Spiels E.T. the Extraterrestrial. E.T. the Extraterrestrial, für alle, die das nicht wissen, ist eine der großen Spielebomben der Geschichte. Atari war da damals ziemlich overconfident. Sie haben gesagt, naja, meine Güte, das ist E.T., unser System läuft total super. Da kann eigentlich nichts schief gehen. Das Spiel ist komplett ins Wasser gefallen letztendlich. War ein Riesenflop. Und wie gesagt, danach sind Gerüchte entstanden, dass Atari eben super viele Kopien schon gepresst hatte und also einfach Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen. Es geht um Millionen. Ich glaube 5 Millionen Cartridges haben sie machen lassen oder so. Genau, also es gab Gerüchte, dass sie eben Millionen von Cartridges schon produziert hatten, die jetzt aber nicht verkauft werden konnten und dass sie die einfach irgendwo in der Wüste von New Mexico verbuddelt hätten. Wie gesagt, das hat sich konstant die letzten 30 Jahre gehalten, dieses Gerücht, und jetzt endlich quasi für einen Dokumentarfilm, der auch unter anderem von Xbox mitfinanziert wird, also von Microsoft, wurde quasi angekündigt, dass sie eben da, wo das angeblich alles verbuddelt sein soll, demnächst buddeln werden, um rauszufinden, ob das tatsächlich der Fall ist, und das Ganze eben dann live aufnehmen für den Dokumentarfilm. Sie haben es gemacht, und was kommt raus? Tatsächlich, Urban Legend confirmed, es gibt ein riesiges Loch in der Wüste von New Mexico, wo haufenweise Cartridges verbuddelt waren. Jetzt sind sie gerade immer noch dabei, die alle auszubuddeln, beziehungsweise sind, glaube ich, jetzt schon fertig. Da ist nicht nur E.T. dabei, da ist alles mögliche, Centipede und so ein Kram, auch andere größere Spiele. Auch der Pac-Man-Port von Namco, der ja auch super gefloppt ist. Ich glaube, davon haben sie auch Millionen gepresst und nicht wirklich was verkauft, weil es einfach scheiße war. Richtig. Und das war ja auch unter anderem der Anfang des Endes von Atari, wenn man ja, das war ja, das hat ja dann später auch den Videospiel-Crash von 1983 mehr oder weniger ausgelöst. Und richtig. Auf jeden Fall, ja, hat sich bestätigt, dass es tatsächlich so ist. Es gibt tatsächlich, wie gesagt, dieses Loch, diese Grube in der Wüste, wo diese ganzen Spiele verbuddelt wurden. Das ist natürlich jetzt ein Riesenspektakel, um dass sich dieser Urban Myth, von dem alle immer relativ sicher waren, dass das nicht der Realität entspricht, doch wirklich wahr ist. Atari wollte einfach keine Lagerkosten bezahlen. Sie haben gerade von E.T. haufenweise Rücksendungen von den Händlern gekriegt, an die sie die Sachen eben schon verschickt hatten. Und irgendwo mussten sie mit dem Kram hier hin. Lagerkosten sind teuer. Sie wussten, das Spiel können sie nicht mehr verkaufen. Das ist gestorben. Also haben sie es einfach irgendwo in der Wüste verbuddelt. Vieles noch in Originalverpackung. Ich habe sogar Bilder gesehen, dass man die sogar noch spielen kann. Also viele man kann die noch spielen. Sogar noch. Natürlich, ich meine, es ist ja auch nichts passiert. Sie wurden einfach nur in der Erde verbuddelt, mehr nicht. Also Plastik, wissen wir, zersetzt sich erst nach sehr, sehr langer Zeit. Zum Teil sind die Dinge echt noch intakt genug und super interessant. Also falls euch das interessiert, dann guckt euch das einfach mal an. Es gibt haufenweise Bilder. Wie gesagt, es gibt auch diesen Film, der dann demnächst rauskommen soll. Atari Game Over heißt der. Es ist eben quasi über die Geschichte von Atari, deswegen haben sie das auch ausgebuddelt. Ich glaube, da gibt es auch keinen genauen Veröffentlichungstermin, aber sonst guckt euch das mal an, da kann man sich das dann auch später wahrscheinlich dann einfach wirklich angucken, wie das Ganze ausgesehen hat. Super spannend eigentlich, dass sich tatsächlich sowas bestätigt hat. Und super interessante Geschichte. Ja, also und vielleicht auch interessant für die Hörer, die das in den 80er Jahren nicht mitbekommen, inklusive mir, aber... Ja gut, den Urban Myth zumindest kannte ich. Ja. Ich kannte den irgendwann aus den 90ern, 2000ern. Da kursierte das Gerücht immer noch mit dem Atari 2600 und E.T. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum letzten Punkt über und zu Nintendo. Ja, Nintendo. Es gibt da drei Größe, haben wir ja schon erwähnt. Fangen wir einfach mit dem kleinsten an, und zwar Nintendos E3-Pläne. Wie viele ja auch letztes Jahr mitbekommen haben, war Nintendo letztes Jahr... ist ein bisschen von der Tradition abgekommen und hat keine klassische Pressekonferenz in dem Sinne auf der E3 gehalten, und diese anscheinend neue Tradition möchte man anscheinend auch dieses Jahr weiterführen, und zwar, also haben sie angekündigt, Nintendo wird auch dieses Jahr keine Pressekonferenz im klassischen Sinne abhalten, stattdessen wird es ein Digital Event geben, ähnlich wie letztes Jahr, also wahrscheinlich kann man mit einer längeren und ausführlicheren Nintendo Direct rechnen, in der Iwata und Reggie dann auch neue Spiele und Nintendo-Spiele, vielleicht neue, weiß nicht, also neue Sequels, was auch immer, ankündigen wollen. Sie werden mit einer Booth auf der E3 anwesend sein, das sogenannte Treehouse. Dort wird man die Möglichkeit haben, Nintendo-Spiele zu spielen und neue Nintendo-Spiele anzutesten. Sie veranstalten auch ein Super Smash Bros. Turnier. Man kann Super Smash Bros. In Amerika in Best Buys auch während der E3 auch schon ausprobieren. Also die E3 kommt sozusagen zum Händler nach Hause, zumindest in Amerika. Das haben sie dann alles in einer Kooperation mit Mega64 angekündigt, in ein lustiges Video, wo ich nie mehr gerechnet hätte, dass Nintendo sowas machen würde. Hat mich also in dem Sinne überrascht, dass sie jetzt auf der E3 jetzt wieder eine, sag ich jetzt mal, nicht kleinere, aber wieder eine andere Rolle haben. Überrascht mich ehrlich gesagt nicht. Weiß nicht, willst du kurz was dazu sagen, bevor wir reingehen? Ja, also wie gesagt, ich glaube, es ist einfach so eine Sache, dass es irgendwie nicht so ganz klar war, was jetzt überhaupt mit Nintendo und der E3 und so läuft. Ich meine, letztes Jahr haben sie ja gesagt, sie sind quasi gar nicht vorhanden. Dann ging es darum irgendwie, wir haben irgendwie die Directs und so ein Kram. Jetzt wollen sie wieder ein bisschen direkt involviert sein. Ich muss sagen, dass dieses Reggie-Video, man sollte es jetzt, glaube ich, einfach mal angucken. Ja. Es war schon ganz lustig. Ich fand, es war ein bisschen zu sehr rückgratlose Fanboys, die Jungs von Mega64. Aber das sind sie, glaube ich, immer. Ja, natürlich, das sind sie immer, aber trotzdem war es irgendwie so, ich weiß auch nicht, das kann man dadurch nicht mehr so ganz ernst nehmen. Also, weißt du, Werbung funktioniert natürlich nur mit Leuten, von denen man das Gefühl hat, die versuchen einem zumindest, also auch wenn es natürlich Illusion ist, aber die versuchen einem zumindest halbwegs neutral und objektiv zu berichten, dass es ein gutes Produkt ist. In dem Fall habe ich das Gefühl gehabt, das war Selbstbeweihräucherung und versucht es lustig sein, was nur so halbwegs funktioniert hat. Trotzdem war es ganz cool, dass Reggie da mitgemacht hat und eben als Roboter irgendwie da in dieser Nintendo-Zentrale rumgelaufen ist. War eigentlich schon ganz cool. Sollte man sich wahrscheinlich einfach mal angucken. Jetzt einfach mal abwarten, wie es dann auf der E3 läuft und was da wirklich letztendlich alles präsentiert wird, glaube ich. Also, und ich glaube, das wird auch sehr wichtig, weil da kommen wir auch gleich auf die nächsten News, nämlich Nintendo hat nämlich die Geschäftszahlen für das vergangene Fiskaljahr veröffentlicht und der Umsatz ist demnach von 635,4 Milliarden Yen auf 571 Milliarden gefallen und man muss dann summa summarum mit einem Verlust von 23,2 Milliarden Yen rechnen, während man letztes Jahr noch 7 Milliarden Yen Gewinn gemacht hat. Und ich denke mal, jedem ist bekannt, dass der Hauptgrund für die schlechten Zahlen ist die Wii U mal wieder. Sie hat sich in den letzten 12 Monaten nur 2,7 Milliarden Mal verkauft. Damit steht sie jetzt insgesamt auf 2,7 Millionen natürlich. Milliarden wäre spektakulär. 2,7 Millionen verkaufte Wii U in den letzten 12 Monaten und damit steht die Wii U jetzt insgesamt auf 6,1 Millionen und damit jetzt schon 900.000 weniger verkaufte Einheiten als die PlayStation 4 in einem Bruchteil dieser Zeit. Ja. Und man erwartet jetzt für die nächsten 12 Monate 3,6 Millionen weitere verkaufte Einheiten. Also wahrscheinlich wird die Wii U nach Erwartung nicht die 10 Millionen Marke sprengen können bis zum nächsten April. Allerdings. Was nicht so gut ist, aber das ist die erste realistische Verkaufserwartung von Nintendo seit die Wii U auf dem Markt ist. Und der 3DS wiederum, der läuft eigentlich ganz gut. Da sind die Zahlen zwar auch ein bisschen geringer gewesen, als erwartet hätte, aber er steht mittlerweile gesund bei 43,3 weltweit Millionen verkauften Einheiten und man erwartet dieses Jahr weitere 12 Millionen zu verkaufen. Und jetzt im Angesicht, das kann ich auch kurz sagen, man hat jetzt ein Remake von Pokémon Rubin und Saphir angekündigt, glaube ich, werden sie dieses Ziel auch locker schaffen. Pokémon ist Pokémon. ich weiß nicht, ich glaube, zu Wii U brauchen wir nicht viel sagen. Wir haben jetzt schon ganz oft zur Situation von der Wii U geredet, daran hat sich auch nichts geändert. Ich denke, 3,6 Millionen sind realistisch in dem Sinne, dass man dass jetzt bald Mario Kart 8 rauskommt und auch Super Mario Smash Bros. Das sind auf jeden Fall zwei Titel, die auf jeden Fall Konsolen verkaufen können und außerdem rechnet man ja auch vielleicht so ein bisschen mit einem neuen Zelda präsentiert auf der genau, E3. Genau, also man muss jetzt mal gucken, genau, deswegen haben wir es auch gesagt, also E3, neue Zelda, Fragezeichen, was macht Nintendo noch mit der Wii U? Also es gab Vorgerüchte, dass sie vielleicht schon neue Hardware ankündigen, aber das wurde sofort dementiert von Nintendo, also wahrscheinlich noch nicht. Hätte mich auch überrascht. Aber trotzdem fragen sich natürlich viele, hauen sie ein neues Zelda noch für die Wii U raus oder wird es wieder so eine Twilight Princess Geschichte, also Cross-Gen Wii U plus die nächste Wii oder Nintendo-Konsole? Auf jeden Fall alles sehr spannend. Müssen wir mal abwarten. Also 3DS gleich brauchen sich nicht so viel Sorgen zu machen, aber ja, die Wii sieht da nicht so gut aus. Aber wie gesagt, die Gründe, die haben wir jetzt schon millionenmal durchgekaut. Ich glaube, also über die Wii U muss man nicht mehr viel sagen. Das bestätigt sich, was wir schon die ganze Zeit gesagt haben, was alle gesagt haben. Und so ist es halt einfach. Nintendo muss sich Gedanken machen und jetzt schauen wir mal, was draus wird wirklich. Ich weiß nicht, wie realistisch 3,6 Millionen sind. Ich habe immer noch das Gefühl, das ist immer noch, muss nicht unbedingt erreichbar sein, aber es ist immer wesentlich realistischer. Und jetzt tatsächlich bin ich einfach super gespannt, was jetzt mit Zelda passiert. Also eigentlich haben wir schon letztes Jahr fast mit einem Zelda gerechnet, das angekündigt wurde. Ich meine, so letztendlich glaube ich, alle sind gespannt drauf, wird Nintendo wieder so eine Art, so sagen, wir gehören nicht dazu. Also letztes Jahr war es ja eindeutig, okay, die anderen zwei haben jetzt den Ball und wir versuchen gar nicht, das reinzugrätschen, sondern wir nehmen unsere Rolle als Außenseiter an. Ob sie das Gefühl haben, wir machen jetzt so weiter und machen einfach, okay, wir machen den Nintendo Way sozusagen und lass, ja, und wir halten uns einfach aus dem Konsolenrennen in dem Sinne raus. Oder ob sie einfach nochmal sagen, okay, wir müssen jetzt auch wieder irgendwie an den Markt gehen, den die PS4 und die Xbox One jetzt haben oder keine Ahnung. Also ich glaube, das ist so das, was mich am meisten interessiert, welche Strategie fährt Nintendo diese E3 in Konkurrenz zu den anderen zwei. Ja, absolut. Oder ob sie überhaupt noch das Gefühl haben, selbst Konkurrent zu sein. Das hatte ich nämlich letztes Jahr nicht, das Gefühl. Letztes Jahr, das ist schwer zu beurteilen. Also letztes Jahr hatte ich das Gefühl auch nicht, aber da könnte es auch daran gelegen haben, tatsächlich, dass Hardware vorgestellt wurde. Ich glaube, dieses Jahr, wo es eben nicht um Hardware geht, wo sie vielleicht eher das Gefühl haben, wieder ein bisschen mithalten zu können, kann sich das nochmal ändern. Also letztes Jahr, muss ich das auch sagen, hatte ich nicht das Gefühl, dass sie überhaupt sich irgendwie in Konkurrenz setzen wollen mit den beiden anderen. Jetzt, wo eben dieses Hardware-Ding wieder aus der Welt ist, und letztes Jahr war halt einfach klar, sie kriegen mehr Aufmerksamkeit deswegen. Jetzt, wo das aus dem Weg ist, vielleicht wird es ein bisschen besser, aber das, ja, keine Ahnung, das weiß ich auch nicht genau. Es wird die so überspannt, die E3, auch in der Hinsicht auf jeden Fall, definitiv. Genau, und der letzte Teil der News ist betrifft das bald erscheinende 3DS-Spiel Tomodachi Life. Das ist schon seit einem Jahr in Japan erhältlich und ist ja so eine Art Mischung aus Animal Crossing und Sims. Also man erstellt da seinen eigenen Mii und der lebt dann fast so ein bisschen autonom in dieser Welt, die man dann auch mit anderen Miis füllen kann, von Freunden, Familie und so weiter, auch von persönlich, also bekannten Persönlichkeiten, und man hat dann auch, wie bei Sims, dann auch eingeschränkte Möglichkeiten, das zu beeinflussen, aber letztendlich ist es sozusagen eine Welt im Spiel drin. Es gab da beim Jahr zu Japan-Release schon so eine kleine Kontroverse darüber, dass es da durch einen Bug, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, es möglich war, homosexuelle Beziehungen zu haben und auch Männer heiraten konnten. Das wurde dann von Nintendo in einem Patch rausgepatcht wieder, dass es dann nicht mehr möglich war, weil es dann auch zu anderen Bugs dann anscheinend geführt hat. Aber das war anscheinend auch gar nicht erst beabsichtigt. Und jetzt ist es anscheinend so, dass eine Kampagne über soziale Netzwerke, Twitter, Facebook und so von einem bekennenden homosexuellen Nintendo-Fan angestoßen wurde. Die nennt sich mit dem, also der benutzt den Hashtag MeQuality, und er sagt halt, er ist ein großer Nintendo-Fan, er hat sich sehr auf Tomodachi Live gefreut, aber für ihn als schwulen Spieler ist es einfach schwierig, das Spiel komplett zu genießen, wenn es nicht möglich ist, auch gleichgeschlechtliche Beziehungen oder heiraten durchzuführen. Vor allem, weil das Spiel auch darauf ausgelegt ist, dass der eigene Mii das dann macht, weil man dann sonst viele Gameplay-Inhalte vor allem verborgen bleiben. Und er sagt nicht, dass er zu einem Boykott aufruft, sondern er möchte einfach Aufmerksamkeit dafür auf dieses Thema richten, und er weiß auch, dass es wahrscheinlich zu spät ist, um das jetzt noch zu ändern, aber er erhofft sich zumindest von Nintendo sozusagen eine Reaktion, dass man dann sagt, okay, vielleicht patchen wir das noch rein, oder wir haben euch auf jeden Fall gehört und möglicherweise einem Sequel tun wir das auf jeden Fall rein. Das war jetzt auch so, dass es jetzt durch die Medien gegangen ist, und Nintendo hat sich auch schon dazu geäußert, und ich fand die Aussage, ehrlich gesagt, ein bisschen unglücklich. Nicht unbedingt schlecht, aber unglücklich. Und zwar hat man sich dafür dass man sagt, ja, wir haben niemals die Intention gehabt, in irgendeiner Form irgendwie jetzt damit einen Sozialkommentar abzugeben, also irgendwie Stellung zu nehmen zu gewissen sozialen Problemen, sondern alles, was wir machen wollten, ist einfach, naja, es soll einfach eine spaßige alternative Welt, die nichts mit Real Life zu tun hat. Und wir wollen einfach ein kleines, quirliges, also wie man sagt, a whimsical and quirky game. And we were absolutely not trying to provide social commentary. Mhm. Und ich weiß ungefähr, was sie damit meinen. Also sie möchten natürlich, also Nintendo als eine Firma, die vor allem auch mit Tomodachi Life ein Spiel macht, das vor allem auch vielleicht nicht für Erwachsene, sondern auch für Kinder gecatert ist, möchte in keinster Weise irgendwelche, sag ich jetzt mal, Kontroversen, egal ob gesellschaftlich, politisch oder sonst irgendwas machen, sondern möchte am liebsten sich eigentlich neutral darstellen. Meiner Meinung nach ist das mit dieser Aussage aber nicht gelungen, weil so wie sie sich darstellt, ist einfach so, naja, wir wollen das nicht, aber es ist halt irgendwie, wir wollen halt irgendwie so ein kleines, spaßiges Spiel machen, es hat nichts mit Real-World-Problems zu tun, und deswegen ist es okay so. Und ich denke, also, naja, das ist nicht neutral, damit unterstützt ihr mehr oder weniger den Status quo, also sagen, naja, ihr seid nicht neutral, ihr wollt es irgendwie noch nicht so sagen, aber es kommt jetzt so rüber, als, naja, könnte man kein ganz normales, spaßiges Spiel für Kinder machen, wenn, ja, Schwule oder Lesben darin auch heiraten können. Und, ja. Hab ich auch so gelesen, auch wenn ich ganz genau weiß, dass die Intention vielleicht wahrscheinlich was anderes war. Und da gab es doch einen kleinen Backlash jetzt dazu. Jetzt haben sich auch Medien gemeldet, nicht unbedingt zu Gaming-Medien zählen. Also auch The Guardian hat jetzt auch einen Artikel dazu geschrieben. Ja, ich weiß nicht, also Ich meine, klar, alle haben mal gesagt, okay, es ist eigentlich für den japanischen Markt gemacht, dort ist auch gleichgeschlechtliche Ehe nicht erlaubt und so weiter. Und man hat sich dann nicht die Mühe gemacht, den ganzen Code dann nochmal umzuschreiben, um das dann zu ermöglichen und so. Aber ich bin auch der Meinung, man hätte sich das denken können, dass im Westen dann auch sowas möglicherweise auch angesprochen wird und dass man dann auf so einer Hinsicht dann so antwortet. Also ich hätte mit einer Antwort leben können und sagt, naja, wir haben einfach nicht die Ressourcen und die Zeit gab, um das wirklich noch mit einzubauen. Wir würden das in unserem nächsten Sequel aber beachten, wenn wir das dann von Grund auf neu bauen und so weiter. Aber so habe ich eher das Gefühl, naja, ihr setzt da eigentlich ein falsches Zeichen, vielleicht auch ungewollt. Ich möchte Nintendo nämlich eigentlich hier keine Homophobie vorwerfen. Nee, absolut nicht. Also darum geht's ja auch nicht. Also so wie du schon gesagt hast, es geht einfach eher um die Art und Weise, wie sie geantwortet haben. Man hätte damit besser umgehen können. Es wäre natürlich ein Stück weit vielleicht auch noch eine Ausrede geklungen, wenn sie gesagt hätten, ja, das ist jetzt im Code so und das können wir nicht mehr ändern und bla bla bla bla bla, aber wenn sie zumindest versprochen hätten, quasi sich beim Sequel dann Gedanken darüber zu machen. Es ist so ein bisschen Chicken Out, ne? Also sie sagen halt quasi so, wir wollen da gar nicht involviert werden, wir haben da keine Position zu dem Thema. Wir wollen einfach nur so, ja, wie du schon gesagt hast, es ist so ein bisschen, es stellt es so dar, als ob quasi, wenn du so ein fun, quirky Game machst, dann kannst du quasi so ein kontroverses Thema nicht behandeln. Beziehungsweise ein fun, quirky Game für Kinder, dass du kannst Kinder mit diesem Thema nicht konfrontieren. Und das ist jetzt wieder das schwierige Thema, ich möchte da nicht zu weit reingehen, aber ich bin ja auch der Meinung, naja, das wird, also, Kinder wird es nicht schaden, wenn sie sagen, naja, dann sehen sie halt ein schwules Pärchen im Spiel. Das wird das Kind nicht traumatisieren, aber klar, ich kann mir vorstellen, im vielleicht etwas konservativen Amerika ist das natürlich noch eine andere Sache. Aber trotzdem macht die Inclusion von Homosexualität oder dieses Themas in Spiele macht ein Spiel nicht zu einem politischen Statement oder sonst irgendwas. Nee, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob wir schon mal im Podcast darüber geredet haben, aber wir haben ja schon gesagt, naja, BioWare tut's einfach rein und macht keinen großen Fass darüber. Richtig, wir haben da auch noch drüber geredet, das wollte ich sogar noch sagen. Ich meine, Mass Effect zeigt es ganz gut eigentlich, dass man es machen kann, ohne einen speziellen Fokus drauf zu lenken. Also ich meine, ganz ehrlich, Homosexualität ist einfach da. Teil unserer Realität. Ist doch, also das ist ja nichts irgendwie, was man sagt, irgendwie, es ist ja, also weißt du, so ist es halt einfach. Das ist ja auch nichts, was im Untergrund passiert oder so ein Kram. Homosexuelle Pärchen stehen doch an der Tagesordnung mittlerweile. Ob die heiraten können oder nicht, das ist gerade eine Diskussion. Aber niemand sagt heutzutage mehr, es darf auch keine homosexuellen Pärchen geben. Selbst in Amiland. Es gibt Leute, die das sagen, aber das sind... Natürlich, aber das ist natürlich irgendwelche Right-Wing-Extremisten oder so ein Kram. Aber das ist halt so ein bisschen die Sache. Mass Effect macht, wie in der Hinsicht tatsächlich, finde ich, sehr geschickt, weil sie es behandeln wie jede andere Romanze auch. Und auch die Romanzen nicht besonders krass in den Vordergrund kehren, sondern einfach sagen, das gehört zu einem Erwachsenenspiel dazu. Das ist enthalten in unserem Spiel. Und es ist auch etwas, um das wir uns bemüht und gekümmert haben. Aber wir rücken es nicht als wichtiges Gameplay-Element in den Vordergrund, sondern es gehört einfach zur kompletten Atmosphäre und Geschichte des Spiels. Also sie stellen das Spiel nicht als das progressive, also nicht als politisches Statement dar, sondern... Genau, richtig. Sie stellen sich nicht hin und sagen, hier, guck mal, was wir in Mass Effect machen und wir stehen jetzt für irgendwas ein, sondern sie sagen einfach, wir versuchen eine halbwegs realistische Welt darzustellen und in der gehört sowas dazu. Und das gehört so alltäglich dazu, dass wir nicht drüber reden müssen. Wir müssen nicht sagen, guck mal, was wir machen, sondern wir wissen gar nicht, warum man das irgendwie besonders finden sollte, weil wir das für normal halten. Und das ist der beste Umgang damit, finde ich. Und so hätte es Nintendo auch machen können. Ja, ganz schwierig irgendwie. Also ich muss auch sagen, dass ich das ein bisschen unglücklich formuliert fand, das Ganze. Weil letztendlich wird da nichts groß draus werden und es ist ja letztendlich auch fast egal. Es ist letztendlich ein Spiel für Kinder. Und derjenige, der das Ganze gestartet hat, die Kampagne, der hat ja auch selbst schon gesagt, er weiß, dass es wahrscheinlich nicht mehr geändert wird. Er möchte einfach eine Aufmerksamkeit dafür zeugen und das ist auch der richtige Weg, finde ich. Aufmerksamkeit hat das Ganze jetzt bekommen und das ist auch gut. Vielleicht macht sich Nintendo beim nächsten Mal wenigstens Gedanken drüber. Und dann ist gut. Ich denke, dabei kann man es dann bewenden lassen. Sonst. Ich glaube, so Homosexualität im Spiel ist ja auch noch eh so ein Thema, das... Ja, da müssen wir mal schauen. Ja. Ich wollte jetzt nicht so versprechen, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was ich auch sehr interessant und spannend finde. Auf jeden Fall, also gerade den Umgang eben damit. Und da müssen wir mal schauen. Das wird bestimmt im Zuge anderer Diskussionen nochmal auftauchen, wenn es nicht tatsächlich einfach irgendwann vielleicht auch nochmal so ein eigenes Thema werden wird. Das schauen wir mal. Aber dann würde ich sagen, gehen wir jetzt über ins eigentliche Hauptthema. Lang genug hat es ja gedauert, bis wir mit den News durch waren. Und zwar, wie Joe schon gesagt hat, wollen wir uns heute ein bisschen mit Cheating beschäftigen. Das Ganze ist dadurch ausgelöst worden, dass Joe letztens eben diesen PC-Gamer-Artikel gefunden hat. Spezifisch geht es dabei darum, dass ein junger Reporter, der PC-Gamer, sich damit beschäftigt hat, wie es eigentlich quasi mit Cheaten irgendwie, mit Cheaten in unserer modernen Industrie, in unserer modernen Spielewelt quasi sich verhält. Vor allem ist es letztendlich besonders interessant, weil er sich hauptsächlich eben mit Cheaten in Multiplayer-Spielen beschäftigt hat und vor allem eben mit der Industrie dahinter. Er ist auf eine Seite gestoßen und das auch relativ schnell und auch auf viele andere Seiten dann im Zuge seiner Recherchen, die eben Cheating-Dienste anbieten. Da muss man eine monatliche Gebühr bezahlen. In seinem Fall waren das hier knapp $11, die er pro Monat bezahlen musste. Dafür hat er Zugang eben auf auf ein Forum und auf Customer Service Sachen und sowas gekriegt und eben auch Zugriff auf verschiedene Hacks und Software-Utensilien, die man eben nutzen kann, um in Spielen zu cheaten, hauptsächlich natürlich in Shootern, wie zum Beispiel Counter-Strike Global Offensive oder sowas wie Red Orchestra 2, Call of Duty, eben die bekannten Vertreter in der Hinsicht. Hat es dann auch gleich ausprobiert und wurde relativ schnell gebannt, hat sich dann aber im Zuge dessen eben ein bisschen tiefergehend mit dem Ganzen beschäftigt. Was treibt die Leute an? Was ist das letztendlich für eine Industrie? Er hat sich auch mit zwei Managern von dieser Seite eben unterhalten, oder beziehungsweise mit einem Manager und auch Coder, der eben auch Cheat-Programme schreibt für die Website. Er hat ein ausführliches Gespräch geführt eben für diesen Artikel. All das ist da letztendlich drin, ist ein super spannender Artikel und wir wollen jetzt auch nicht wirklich den Artikel an sich einzeln auseinandernehmen und es geht gar nicht darum, quasi diesen Artikel als Hauptthema zu nehmen, sondern einfach das Thema allgemein und uns vielleicht auch ein bisschen mehr von der menschlichen Seite irgendwie nähern, nicht unbedingt nur von der rein technischen, wie das in dem Artikel eigentlich hauptsächlich der Fall ist, sondern einfach auch fragen, warum cheaten Leute, was ist so ein bisschen der Antrieb, wobei cheaten sie, was hat das für quasi für Auswirkungen und wodurch wird das letztendlich auch ausgelöst, dass jemand cheatet, was hat das auch mit Spielmechanik zum Beispiel zu tun mit Matchmaking, da werden wir noch ein bisschen drüber reden. Also es ist ein relativ umfangreiches Thema eigentlich und finde super spannendes, weil tatsächlich habe ich festgestellt, als ich angefangen habe, den Artikel zu lesen, dass ich mir nie Gedanken über Cheaten bei Videospielen im Multiplayer-Bereich wirklich groß gemacht habe. Es hat natürlich zum einen damit zu tun, dass ich keine nicht wirklich groß Multiplayer-Shooter spiele. Das heißt, ich hatte die Probleme relativ selten. Und natürlich auch, weil ich persönlich niemand bin, der cheatet in Multiplayer-Spielen. Das heißt, also ich kann damit einfach nichts verbinden. Ich würde es einfach nicht tun. Aber das Erste, was ich gedacht habe, als Joe mir gesagt hat, dass ein Artikel, in dem es um Cheaten bei Videospielen geht, war sofort meine erste Assoziation, Cheaten in Solospielen. Und ich glaube, das ist einfach Teil meines Aufwachsen mit Videospielen gewesen und deswegen habe ich das als erstes damit verbunden, weil ich denke, jeder von uns kennt das, dass wenn man ein Solospiel früher gespielt hat, wo es eben auch noch mehr um Solospiele ging, weil eben das Internet schnell genug war, dann hat man gecheatet, um einfach voranzukommen. Dann ging es entweder darum, dass man faul war, dass man sich nicht richtig gut in die Mechanik einarbeiten konnte, dass einem die Mechanik vielleicht auch keinen Spaß gemacht hat oder natürlich auch einfach schlicht und ergreifend platt gesagt, weil man zu schlecht war. Und trotzdem das Spiel natürlich genießen wollte. Oder vielleicht einfach auch, weil man nicht genug Zeit hat und einfach nur einmal schnell das Spiel durchbrettern wollte. Ist ja letztendlich egal, warum, aber trotzdem war für mich Cheaten immer in Solospielen das Cheaten, was ich mit Videospielen verbunden habe. Und auch schon da ist mir aber aufgefallen, dass ich auch selbst da damals hatte man schon so trotzdem noch einen gewissen Vorbehalt dagegen. Also ich als jemand, der in Multiplayer-Spielen niemals cheaten würde, und das sage ich nicht irgendwie, weil ich jetzt irgendwie damit beweisen möchte, dass ich irgendwie moralisch höher gestellt und irgendwelche Hierarchien... cheatet er immer, lasst es euch gesagt sein. Richtig. Nee, es geht einfach nur darum, dass ich das, glaube ich, einfach... Ich würde es einfach nicht tun. Also das ist, ich finde, glaube ich, dass ich besser oder schlechter bin als andere Menschen oder als Leute, die cheaten würden, sondern ich komme einfach nicht auf die Idee. Ich weiß auch nicht. Ich bin nicht der beste Spieler in Multiplayer-Spielen. Definitiv nicht. Ich habe das Gefühl, ich kann immer einigermaßen mithalten und das reicht mir. Also ich brauche nicht mehr als die Mittelmäßigkeit in derartigen Spielen. Deswegen glaube ich, wäre ich nie auf die Idee gekommen, aber gerade auch in Solospielen damals, wo ich öfter mal gecheatet habe, aus genannten Gründen, wie eben gerade schon aufgezählt, selbst da hat man das ungern zugegeben, weiß ich damals. Also wenn wir uns darüber unterhalten haben, dass wir Spiele durchgespielt haben, wir haben uns damals jeder das Spiel geholt, dann haben wir es durchgespielt und über unsere Erfahrung geredet, da wollte man eigentlich nie zugeben, dass man gecheatet hat, um da durchzukommen. Und dass man deswegen gewisse Dinge auch nicht erlebt hat, dass man sich sagt, ah ja, aber der Kampf war besonders schwierig und dann sagt man so, ja, ja, natürlich bei mir auch, aber in echt war man unverwundbar und das war eigentlich gar nicht so kompliziert. Und dass ich weiß, dass mir das damals schon so gegangen ist, dass es sich irgendwie komisch angefühlt hat und nicht ganz richtig. Sogar ein bisschen anders tatsächlich noch, als wenn man zum Beispiel in der Schule, was jetzt ja letztendlich auch Cheaten ist und was, glaube ich, für uns so der Ansatzpunkt war, quasi uns da auch von der psychologischen Seite zu nähern. Wir sind beides natürlich keine Psychologen und das ist alles mit Vorbehalt zu behandeln und wir versuchen natürlich auch einfach nur Wissen, das wir uns jetzt angelesen haben, wiederzugeben. Wir stecken da nicht komplett in der Materie drin. Aber der Ansatzpunkt für uns war quasi, warum cheaten Leute? Wahrscheinlich wird sich da bei Videospielen noch niemand groß wirklich aus psychologischer Perspektive mit beschäftigt haben. Aber allgemein können wir einfach mal gucken, warum zum Beispiel betrügen Leute in anderen Fällen. Und das, ich glaube, ich wahrscheinlich einfachste ist so ein bisschen das Prinzip von Betrügen zum Beispiel bei Klassenarbeiten oder bei während des Studiums oder so ein Kram. Also das, was, glaube ich, auch die meisten Leute von uns am ehesten mit dem Ganzen verbinden können, selbst wenn sie noch nie im Videospiel gecheatet haben, vielleicht einfach auch, weil sie eben keine Online-Multiplayer-Spiele spielen, glaube ich, war jeder schon mal in der Situation, dass er darüber nachgedacht hat, zumindest in der Klassenarbeit zu cheaten oder während des Studiums oder so ein Kram. Einen kleinen Spickzettel oder sowas dabei zu haben. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Ansatzpunkt, den wir später wählen werden. Aber vielleicht fangen wir jetzt erstmal an so ein bisschen und steigen eben über den Artikel ein, über das Multiplayer-Cheating und nennen so ein paar Zahlen. Ich weiß nicht, willst du das kurz machen? Soll ich das kurz machen? Ich meine, du hast den Artikel ja quasi entdeckt. Ja, ich kann ja mal kurz was dazu sagen. Also ich habe da, als ich den Artikel gelesen habe, dachte ich, na, keine Ahnung, Cheating, bestimmt nicht so interessant, aber als er dann so mit so einigen Zahlen rausgerückt hat, also er meinte, dass Bohemia Interactive zum Beispiel, die Leute, die Arma und DayZ gemacht haben, die vermuten, dass ungefähr 1% aller Online-Spieler den Willen dazu haben, Geld dafür ausgeben, um zu cheaten. Und 1% klingt jetzt erstmal wenig, aber dann haben wir gesagt, naja, Counter-Strike Global Offensive zum Beispiel allein hat schon aus 2,5 Millionen Spielern schon 25.000 potenzielle Cheater. Jetzt rechnet man das jetzt nochmal hoch auf alle möglichen Spiele, wo das irgendwie vorkommt, Call of Duty, Battlefield, Red Orchestra, Barbie, blub. Und dann sieht man schon, okay, das, da ist auf jeden Fall, kann man schon auf jeden Fall relativ viel Profit machen. Und der Journalist meinte auch, naja, du bezahlst halt $11 für eine Monthly Subscription für ein Spiel. Es gibt dann noch andere, sage ich jetzt mal, Modelle, wo man dann ein bisschen mehr zahlt und dann auch für mehrere Spiele an die Cheats rankommt. Aber bei einer Community von 150.000 kann da schon einiges an Geld zusammenkommen. Also sie haben nicht, also die Leute, für die Organisatoren, mit denen er geredet hat, die wollten nicht genau darauf eingehen, wie viel sie verdienen. Sie sagen, es ist schon ein bisschen, aber sie haben trotzdem alle noch einen normalen Job. Das waren jetzt die Leute, die quasi die Cheats entwerfen und so ein Kram. Also die Firma wirft natürlich mehr ab, ja. Also wirklich, das ganze Leid tun noch andere, die sie nicht genannt haben und wer weiß, wie viel die machen. Und das war schon ein bisschen krass, vor allem auch, dann hat einer noch gesagt, so ja, also er hat ja gesagt, als er diese Cheats gekauft hat, dann hat er sie gleich ausprobiert, ist er natürlich voll all out gegangen und wurde natürlich sofort gebannt, also auch für immer. Ferngebannt auf Steam und so weiter. Und um jetzt nochmal zu cheaten, hätte er sich jetzt sozusagen eine neue Kopie des Spiels auf Steam kaufen müssen, auf einem neuen Account und möglicherweise auch einen neuen Membership. Und er hat gesagt, naja, wer macht denn sowas? Ich meine, das ist ja dann voll rausgeschmissenes Geld. Und dann meinte halt der Typ von Tripwire Interactive, die für Rising Storm zum Beispiel verantwortlich sind, meinte halt, naja, wir bemerken, dass wenn es zum Beispiel einen Steam-Sale gibt, unser Spiel irgendwie für $3 im Steam-Sale ist, dass es dann Leute gibt, die sich das Spiel dann auf 10 verschiedenen Accounts 10-mal kaufen. Und dann können sie einfach weiter cheaten, wenn ein Account gebannt ist, einfach zum nächsten Account weiter emigrieren, sozusagen. Und da ist mir jetzt auch what the fuck, das ist ja voll krass, man. Wer gibt denn $30 dafür aus, um 10-mal zu cheaten und dann, ja, muss er das alle normal machen? Also, das wollte einfach irgendwie so auch so nicht in meinen Kopf. Ich so, ich weiß nicht, für mich immer noch so völlig unverständlich. $30 für 10-mal das gleiche Spiel ausgeben, damit ich cheaten kann. Ja, absolut. Und, also, das fand ich schon echt krass. Ich weiß nicht, was du dazu sagst. Das ist auf jeden Fall verrückt. Also ich meine, um nochmal quasi auch noch ein paar Zahlen hinterher zu werfen, also er hat am Anfang mit so einem Customer Service Typen gequatscht von eben dieser Cheat-Seite, auf der er angemeldet war, was wohl auch eine der größten ist. Der sprach von ungefähr 1,25 Millionen Dollar, die sie im Jahr umsetzen. Als er dann später mit dem Hauptverantwortlichen quasi, der für die Seite und auch eben für das Coden zuständig ist, gesprochen hat, sagt er, das war ein bisschen hochgegriffen, aber man hat alleine durch einzelne Spiele, also durch die Leute, die von einzelnen Spielen quasi sich nur die Subscription holen, allein dadurch hat man locker $300.000 bis $400.000 Umsatz im Jahr. Wenn man jetzt noch die Leute damit zunimmt, die eben eine spezielle Subscription haben, eben eine Premium-Subscription, wo man eben für mehrere Spiele auch seine Cheatcodes kriegt, wenn man die noch dazu nimmt, hat man schon ungefähr 1 Million Umsatz im Jahr. Was ja schon extrem groß ist. Was Userzahlen zum Beispiel auch angeht, muss man auch sagen, natürlich stimmt es grundlegend, dass es so ist, dass es nur ein kleiner Teil ist, aber wenn man es wirklich hochrechnet, dann ist jeder von uns garantiert schon mal einem Cheater begegnet. Und da unterscheidet er auch, und das fand ich auch ganz interessant, eben und das machen eben auch die Cheat-Webseiten, zwischen zwei Arten von Cheatern. Es gibt einmal die Rage-Cheater und es gibt die Closeted-Cheater, so wie sie genannt haben. Die Rage-Cheater sind eben diejenigen, die es so machen, wie er es am Anfang gemacht hat. Die machen alles an, die schmeißen alles an, Wallhack, Auto-Aim, Aimbot und so ein Kram. Auto-Trigger, sowas gibt's auch zum Beispiel, dass tatsächlich einfach das Spiel in dem Moment, wo ein Gegner um die Ecke kommt, das zielt für dich und drückt für dich auf den Trigger, sodass du nichts mehr machen musst, fast, außer die Spielfigur grob durch die Levels zu bewegen. Das sind die Leute, die wirklich einfach alles anschmeißen, einfach 3-4 Matches lang komplett dominieren und dann für immer gesperrt werden. Das sind auch die Leute, die sich eben 10 Kopien von einem Spiel kaufen, um immer wieder wechseln zu können. Und die Closeted Cheater, das ist eigentlich der größere Teil und das sind die, die sich quasi Mühe geben, es vorsichtig zu machen. Die dafür sorgen wollen, dass sie eigentlich gar nicht auffallen. Interessant war das hauptsächlich auch deswegen, weil er eben mit höheren Leuten von dieser Website geredet hat. Das eine war eben derjenige, der eben hauptsächlich fürs Coden zuständig war und der eben auch so ein bisschen der Leiter der Website war. Das andere war sein Stellvertreter und der sagte, dass er zum Beispiel zum Cheaten gekommen ist, weil er einfach mittlerweile Mitte 50 ist. Er spielt mit seinen Söhnen zusammen Online-Multiplayer-Shooter. Er hat eine leichte Behinderung in dem Sinn, dass einfach er seine Sicht mittlerweile extrem schlecht ist und er deswegen relativ wenig sehen kann und einfach auch logischerweise in seinem Alter und weil er eben auch nicht so viel Zeit hat, nicht mehr ganz so viel kompetitiv mitspielen kann und der sagt, er nutzt zum Beispiel nur rein Wallhacks und ganz leichtes Auto-Aim, weil ihm das einfach dabei hilft, das Spiel überhaupt noch spielen zu können und auf einem Level, dass er eben nicht nur verliert, dass er einfach nur mitmachen kann. Das heißt also, für den geht es gar nicht darum, der andere zu dominieren, sondern der will nur noch teilnehmen. Ist natürlich jetzt ein sehr spezifisches Einzelbeispiel und ich bezweifle ganz stark, dass viele wirklich dabei sind, die ein ähnliches Schicksal haben wie er und deswegen cheaten. Trotzdem glaube ich, dass tatsächlich Closeted Cheater so diejenigen sind, die sich gar nicht unbedingt Cheats besorgen, um wirklich einfach alleine komplett fertig zu machen, sondern die einfach nur leicht mithalten wollen. Und das ist ehrlich gesagt für mich, gerade weil das eben auch nach eigener Aussage der größere Teil ist, völlig unverständlich. Weil ich das Gefühl habe, gerade das ist doch relativ unnötig. Also ich meine, zum einen, um wirklich komplett alle anderen zu dominieren, musst du, würde ich behaupten, zumindest ein halbwegs, ein bisschen Skill vielleicht haben. Wohingegen eben jemand, der quasi durch Cheat-Programme nichts anderes tut, als sich einfach nur leicht zu helfen und trotzdem nur mittelmäßige Ergebnisse quasi erzielt und sich immer mal wieder auch abschießen lässt. Immer natürlich noch gut ist wahrscheinlich und besser als die anderen, aber auch nicht viel schlechter. Der wäre immer noch ein guter Spieler, wenn er ohne Cheat-Programme spielen würde, weil wenn er nur einen Wallhack benutzt, dann muss er immer noch einigermaßen zielen und schießen und sich bewegen können. Natürlich hast du einen riesen Vorteil, gerade in Counter-Strike, wenn du weißt, ne, also die meisten Encounters sind eben um Ecken. Das kennt jeder, der Counter-Strike schon mal gespielt hat. Du läufst um Ecke, wirst erschossen, weil da jemand gewartet hat. Umgekehrt, jemand kommt in die Ecke, du siehst ihn und dann geht's um schnelle Reaktion. Es ist ja nicht so, dass du ein riesiges offenes Schlachtfeld hattest und aus 10 Kilometern snipest. Du hast viele dieser kleinen Corner-Fights. Gerade im Zoom-Spiel ist es natürlich extrem praktisch, einen Wallhack zu haben. Und der hilft dir auch schon entscheidend, aber trotzdem brauchst du einen gewissen Skill, um dann letztendlich auch den Kill zu kriegen. Das heißt also, die wären wahrscheinlich auch keine schlechten Spiele, wenn sie ohne Hack spielen würden. Und dann erschließt sich für mich überhaupt gar nicht so richtig die Herangehensweise, weil ich das Gefühl habe, oft genug gerade, und ich glaube, das ist natürlich so ein Klischeebild, das wir vielleicht nachher nochmal so ein bisschen relativieren werden, wenn wir auch über die psychologischen Aspekte reden, zumindest soweit wir das können. Mein klassisches Bild davon ist halt einfach jemand, der nicht gut genug ist, dem das nicht gefällt quasi, dass er auch regelmäßig mal verliert. Jemand, der quasi einfach sein Selbstbewusstsein darüber definiert, wie gut er in einem Spiel ist. Das ist natürlich dieses typische Rage-Kiddy. Ich meine, jeder von uns kennt das. Wir alle haben immer sofort das Bild von einem 14-Jährigen im Kopf, der zu Hause sitzt und auf seine Tastatur einschlägt, wenn er verliert. Ich weiß, dass es ein Klischee ist, aber ein Stück weit, glaube ich, spricht es trotzdem für diesen Charaktertypus, den wir dahinter erwarten. Nämlich jemand einfach, der wütend ist, der wahrscheinlich in seinem restlichen Leben nicht so wahnsinnig viel Möglichkeiten hat, sein Selbstbewusstsein aufzubauen und deswegen quasi spezifischen Spielen nach dieser Bestätigung sucht und es dann einem auch reinreibt. So, das ist quasi der klassische Cheater. Aber das trifft ja überhaupt nicht auf das Bild zu, was man eben von diesen Closeted-Cheatern hat, die eben nur dafür sorgen wollen, dass sie einfach ein bisschen besser sind als der Rest, aber trotzdem immer noch mittelmäßig, damit sie nicht auffallen. Das ist die Klasse von Spieler, die ich bin. Ich bin jemand, der nicht wahnsinnig übertrieben gut ist in Spielen, aber ich bin gut genug, um mithalten zu können. Und ich würde nie auf die Idee kommen, dann zu cheaten. Ich hätte immer das Gefühl, warum? Wenn ich mich ein bisschen mehr anstrengen würde, ein bisschen mehr Zeit investieren würde, würde ich wahrscheinlich gut genug werden, um tatsächlich auch einfach im oberen Teil quasi, so unter den Top 3 oder 4 zu sein in manchen Spielen. Also auf meinem Server natürlich nicht jetzt irgendwie im Pro-Bereich, weil das natürlich weit entfernt, da muss man wesentlich viel mehr für tun. Aber wenn ich einfach auf öffentlichen normalen Servern spiele, habe ich das Gefühl, wenn ich mich anstrengen würde, könnte ich schon gut genug sein, um relativ weit oben mitzuspielen. Wenn ich das einfach nur wollte, aber das ist nicht mein Ansporn. Und wenn das mein Ansporn wäre, würde ich einfach ein bisschen mehr spielen. Also ich würde gar nicht auf die Idee kommen, zu cheaten in dem Moment. Ich weiß auch nicht, weil das für mich irgendwie abwegig ist. So, keine Ahnung. Vor allem, wenn ich dafür auch noch Geld bezahlen muss. Ich meine, bei dir sieht es wahrscheinlich ähnlich aus. Ich meine, du würdest wahrscheinlich auch nicht für Online-Spiele Cheat Geld bezahlen. Also ich habe ja auch immer das Gefühl, klar, man versteht das Argument, also ich verstehe das Argument, wenn wir sagen, ich habe nicht mehr genug Zeit. Aber dann würde ich auch einfach irgendwie sagen, naja, keine Ahnung, wenn du halt keine Zeit hast, dann würde ich vielleicht was anderes spielen. Manchmal ist es mir schwer zu sagen. Es gibt ja viele Spiele, die sagen, okay, das würde ihnen schon Spaß machen, wenn sie mithalten könnten. Aber ich habe das manchmal das Gefühl, naja, ich möchte auch nicht cheaten. Weil ich denke, warum denn? Was habe ich denn davon, wenn ich cheate? Ich meine, letztendlich, das war ja nicht sozusagen meine eigene Leistung. Dann kann ich es eigentlich auch gleich lassen. Entweder wenn ich dann wirklich das vorhabe, kompetitiv Multiplayer zu spielen, dann muss ich mich halt reinfuchsen. Und bei mir scheint es halt am meisten, aber dass ich sage, naja, ich habe irgendwie das Gefühl, meine Zeit ist besser dafür aufgewendet, wenn ich einfach ein anderes Spiel spiele, anstatt mich jetzt wirklich da reinzuarbeiten und auch im Multiplayer richtig gut zu werden. Und deswegen spiele ich eigentlich auch fast keine Spiele wirklich groß kompetitiv Multiplayer, außer FIFA, weil FIFA ich das Gefühl habe, naja, FIFA ist ja eh schon ein reines Mechanikspiel. Wenn du es ganz viel offline spielst, dann kannst du auch online spielen, ist auch kein Problem. Da geht das eine in das andere über. Und da habe ich halt das Gefühl, da muss ich nicht zusätzlich Zeit investieren, weil ich die Zeit eh schon reinstecke. Aber jetzt zum Beispiel, Beat'em Up ist, glaube ich, das beste Beispiel. Ich habe oft das Gefühl, ich würde schon ganz gerne das mal spielen eigentlich, auch mal kompetitiv, auch mal besser werden. Aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, naja, ich weiß nicht, irgendwie ist mir die Zeit es nicht wert, mich da reinzufuchsen. Dann denke ich, naja, dann lasse ich es halt einfach gleich. Also wenn ich jetzt cheaten würde, was jetzt auf der Konsole meistens eh nicht geht, weiß nicht, hätte ich auch das Gefühl, naja, cool, ich gewinne jetzt, aber wirklich Spaß daran habe ich jetzt nicht daran, weil das bin ja nicht ich, der sie besiegt, sondern irgendein Cheat. Ja, das ist richtig und das ist, glaube ich, auch tatsächlich so ein bisschen das... Ja, es ist halt so, ich meine, ich verstehe wirklich, wie gesagt, ich bin ja auch der... Also in dem Sinne verstehe ich es ja, dass ich sage, ich spiele ja keine Multiplayer-Spiele, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich in irgendeiner Weise mithalten kann. Also ich kann völlig nachvollziehen, wenn einer sagt, mir macht es keinen Spaß, in jedem Spiel 10-mal abgeschossen zu werden, vielleicht mal einen Glückskill irgendwie zu kriegen. Kann ich absolut nachvollziehen. Auch ein Grund, warum in manchen Multiplayer-Spielen man immer das Gefühl hat, naja, wenn es sehr skillbasiert ist, dass dann manche Leute, die vielleicht nicht so gut in dem Spiel sind, dann relativ schnell die Lust daran verlieren. Ich meine, das ist auch ein gutes Beispiel, warum wir letztes Mal auch im Tower of Ascension im Taste, weil wir gesagt haben, naja, dieses Spiel ist so, also easy to learn, hard to master. Es hat so super einfachen Einstieg. Niemand, selbst Leute, die fast nie in ihrem ganzen Jahr einen Controller in der Hand haben, sind innerhalb von 2-3 Spielen drin. Genau so ein Erlebnis führt halt erst dazu, dass sagen, Leute, okay, das macht Spaß, dann will ich auch weiterspielen. Ich habe das Gefühl, ich kann irgendwie irgendwas tun. Aber ich habe auch schon das Gefühl, keine Ahnung, einfach mal in einem Beat'em Up komplett fertig gemacht zu werden. Natürlich hast du dann keinen Spaß daran. Wir hatten Spaß daran, komplett fertig gemacht zu werden. Also. Aber das ist halt so die Sache, also nur ein bisschen darauf zurückzukommen, den Punkt, den du gerade gesagt hast, das ist so ein bisschen die Ambivalenz, die ich dabei auch nicht ganz nachvollziehbar finde, ist eben genau die Anonymität erlaubt, dir zu cheaten. Da werden wir nachher nochmal drauf eingehen, wie gesagt, wenn wir so ein bisschen vielleicht aus einer anderen Perspektive drauf gucken, aber es ist letztendlich so, die Anonymität erlaubt dir das Cheaten. Du hast das Gefühl, du bist sicher, weil du anonym bist. Das heißt also, niemand bringt die Taten, die du im Internet begehst, und das ist ja auch sowieso das grundlegende Prinzip der Anonymität und das Problem, das man eben dann auch hat mit Anonymität im Internet. Das kennen wir ja alle, das ist ja nicht nur auf Spiele bezogen, sondern auch auf Foren, auf eigentlich alles. Selbst Kommentare unter scheiß Spiegel-Online-Artikel. Internet halt. Richtig, Anonymität im Internet erlaubt dir zu machen letztendlich, was du willst, weil niemand das mit dir persönlich in Verbindung bringen kann. Gleichzeitig aber ist es ja so, wenn ich mit dem Cheat-Programm Kills erziele, dann bringt mir das ja nichts. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ich habe da ja nichts von für mich persönlich. Ich habe also nicht nur, dass es quasi für das persönliche Gefühl, also ich meine, bei dir geht's ja nicht darum, ob andere Leute die Anerkennung checken oder nicht, sondern dir geht's ja quasi darum, dass du für dich persönlich nichts davon hast. Aber du hast ja nicht mal die Anerkennung anderer Leute, weil niemand dich kennt. Das ist ja nichts. Also ich meine, klar, wenn du irgendwie, du irgendwann bist du vielleicht berühmt-berüchtigt, so, weißt du? Also wenn du lang genug quasi cheatest und dabei Dings bist, dann kann schon sein, dass jemand dein Handle kennt, dein Tag, ne, dein Gamer-Tag. Du bist dann immer so der neue Faker. Sowas in diese Richtung halt, das mag schon sein, aber irgendwie habe ich das Gefühl, gleichzeitig ist eben auch das counterintuitiv, wenn ich mir bedenke, ja, aber gerade die Anonymität sorgt auch dafür, dass mir das Cheat nichts bringt. Ich habe ja nichts davon. Wenn ich jetzt irgendwie mit Kumpeln spielen würde und die würden sagen, yeah, cool, wow, du bist der Beste von uns allen, Ast rein oder so ein Kram, dann habe ich ja direkt quasi das Feedback, dann habe ich da irgendwas von. Dann cheate ich und kriege dafür quasi Anerkennung von anderen Leuten. Aber in so einem Spiel gerade wirst du hauptsächlich wahrscheinlich einfach nur geflamed, wenn du weit genug oben bist. Alle Leute ignorieren dich und du hast eh keinen persönlichen Kontakt mit denen. Das heißt, sobald du dich ausloggst, ist das eh wieder weg. Was bringt es letztendlich also? Und dann kommt eben dieser Dominanzfock da herein, eben dieses andere Leute fertig machen und wissen, sie sind unglücklich darüber und da wieder, ne, dadurch quasi sein Selbstbewusstsein aufbauen. Aber ich weiß auch nicht, es ist einfach ein ganz, ganz schwieriger Bereich, der es für mich auch schwierig macht, das Ganze nachzuvollziehen. Aber wo du gerade schon vorhin irgendwie die Konsolen angesprochen hast, ist sowieso nochmal die Frage natürlich, inwieweit trifft das, letztendlich betrifft das ja fast nur PC-Gaming, würde ich behaupten, oder? Also ich meine, wir haben vorhin so ganz grob drüber geredet, ich meine, was gibt's denn für Möglichkeiten, überhaupt zur Konsole zu cheaten, wenn überhaupt? Ich meine, du müsstest ja immer die Konsole wahrscheinlich cracken. Ja, also entweder du musst halt die Konsole cracken und ich meine, auch wenn du das zum Beispiel bei den neuesten Konsolen, also Xbox, ich sag jetzt mal Xbox 360 und PS3, also PS4 und Xbox One mit Sicherheit noch nicht, auch cracken kannst, ist natürlich so, dass es in keinster Weise in einem Ausmaß passiert, wie das jetzt auch in der letzten Generation war, wie was jetzt Chippen und so weiter angeht. Das ist sehr viel schwieriger, man kann es sehr viel einfacher detekten und wenn man entdeckt wird, dann läuft man Gefahr, dass die Konsole für immer vom Online-Dienst PSN oder Xbox Live gebannt wird. Also man hat da jetzt einfach mehr Möglichkeiten, um sowas dann auch zu unterbinden. Und ich meine, die Konsolen waren halt früher einfach nicht online. Das heißt, von daher konntest du auch gar nicht groß online irgendwie cheaten. Und heutzutage ist natürlich so, das Einzige, was größer war, also auch ein bisschen weiter verbreiteter ist, und vor allem in Konsolen-Ego-Shootern, also Call of Duty, glaube ich, vor allem, ist ein Großopfer davon, sind sogenannte Lag-Switches. Das sind Devices, mit denen man kurzzeitig die eigene Internet-Connection zum Server sozusagen unterbinden kann. Und das bedeutet für den Spieler online, also für den gegnerischen Spieler, freest deine Figur dann kurz ein, so 1-2 Sekunden. Aber bei dir lokal läuft das Spiel weiter, du kannst ihn erschießen. Wenn sich dann der Lag-Switch auflöst, aktualisiert sozusagen deine Konsole zum Server und der Server erkennt, dass du ihn erschossen hast und plötzlich fällt der andere einfach tot um, innerhalb von einer Sekunde, ohne dass er gemerkt hat, dass er erschossen wurde. Und das war anscheinend ein etwas größeres Problem bei Call of Duty. Ich meine, ich spiele kein Call of Duty, deswegen weiß ich, aber ich bin der Meinung, es auch einmal im FIFA erlebt zu haben, dass dann plötzlich ein Spieler 20 Meter, also innerhalb von einer Sekunde 20 Meter weiter vorne war, also plötzlich im Strafraum, frei im Strafraum. Und dann ist so, hä, was denn da passiert? Der ist einfach der ist einmal aufgetaucht. Und ich bin bis heute der Meinung, das könnte wahrscheinlich so meine einzige Leg-Switch, sag ich jetzt mal, Erlebnis gewesen sein. Aber ansonsten auch Dark Souls zum Beispiel. Ich habe nicht viel PvP gemacht, aber immer wenn ich invaded wurde oder so, hatte ich noch nie gegen einen gekämpft, weil ich jetzt, okay, den kann ich jetzt irgendwie nicht umbringen, hat jetzt Infinite Leben oder so. Also ich glaube, als Konsolenspieler, wenn man PvP oder wenn man generell Multiplayer spielt, hat man auch definitiv mit einer sehr viel geringeren Anzahl von Cheatern zu rechnen. Das ist sicher nicht null, aber mit sicher nicht so widespread wie auf dem PC. Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen die Sache. Also gerade Dark Souls ist da, glaube ich, meine große Erfahrung mit. Ich bin kein großer kompetitiver Multiplayer-Spieler, das habe ich ja gerade schon gesagt. MOBAs ein bisschen ausgenommen, wobei das Gefühl habe, gerade beim MOBAs, ich weiß nicht, wie groß da der Cheating-Bereich ehrlich gesagt ist. Ich meine, ich habe ja auch nicht so viele gespielt, ich habe ein bisschen League gespielt, das spiele ich mittlerweile nicht mehr mit Leuten, spielen wir zusammen Smite. Da ist mir das, glaube ich, noch nicht so groß aufgefallen. Ich glaube, da gibt es auch nicht so wahnsinnig viel, weil es auch schwierig anzubringen ist, glaube ich, einmal vom Gameplay her. Und alles andere habe ich nicht wirklich. Was ich halt gehabt habe, war Dark Souls. Und gerade Dark Souls 1 auf dem PC war übertrieben schrecklich in der Hinsicht tatsächlich. Also ich habe wenige Duelle gehabt, die nicht mit Cheatern waren tatsächlich. Und es gibt ja sogar ganze Videos, die auch wirklich sehr lustig sind, muss ich sagen, wo eben gute Spieler quasi sagen, okay, die haben ganze Videos zusammengestellt, wo sie nur gegen Cheater kämpfen und sie trotzdem fertig machen quasi. So als ultimative Disziplin des PvPs in Dark Souls ungefähr. Aber ich muss auch sagen, das hat einem auch sehr viel den Spaß am Dark Souls PvP genommen, weil du ganz schnell gemerkt hast, das sind Cheater. Das sind Leute, die sind komplett nackt, haben nur einen Helm auf, irgendeine bescheuerte Faustwaffe, machen mit einem Schlag so viel Schaden, dass du dreimal tot bist und wenn du sie einmal schlägst, dann verlieren sie ungefähr ein Fünfzehntel ihres Lebens. So dass du von Anfang an weißt, das Ding ist gelaufen, hier brauche ich eigentlich nichts mehr machen, weil sie mich eh auf jeden Fall besiegen werden. Und das war ein Großteil meiner Erfahrung im Dark Souls PvP auf PC tatsächlich. Und das war auch super schrecklich. Ich weiß nicht, wie es im zweiten Teil ist. Dark Souls 1 war auch das große Problem. Das haben sie auch selbst gesagt, sie sind sich bewusst, dass es ein Problem ist und sie können es leider nicht wirklich ändern, weil sie einfach nicht wirklich die Ahnung hatten, als sie es rausgebracht haben, wie man das Ganze irgendwie am besten verhindert. Mit VAC, also mit Valve Anti-Cheat quasi, hätte man das wahrscheinlich schon einigermaßen machen können und so ein paar anderen Programme, aber sie haben halt relativ wenig integriert und dann war es einfach ein riesiges Cheat-Fest so ungefähr. Das war tatsächlich eine relativ negative Erfahrung, aber das ist, glaube ich, auch sowieso einfach so ein recht PC-spezifisches Ding, das macht ja irgendwie auch ein Stück. Und ich meine, mittlerweile Dark Souls 2 läuft ja auf Servern, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass es auch besser ist, aber ich frage mich halt trotzdem, ich meine, wenn du halt sagst, was würdest du sagen, aus 10 PvP-Matches, wie viele waren denn da Cheater? 5? Mehr als die Hälfte, die ich erlebt habe. Also ich meine, das wundert mich ja in dem Sinn. Ich glaube, das Ding, was mich gerade so ein bisschen fertig macht, ist die Tatsache, Dark Souls ist ja ein Spiel, Leute spielen das genau deswegen, also meiner Meinung nach, weil es sie eben mechanisch fordert. Und PvP ist ja dann mehr oder weniger die Spitze daran, du spielst gegen einen anderen Menschen. Nicht gegen PC-gesteuerte Enemies, sondern halt gegen richtigen Menschen. Das ist so das Höchste, was du machen kannst, gegen einen anderen Menschen mit dieser Mechanik ein Duell zu haben. Und wie viele Leute dann das Gefühl haben, sie müssen da cheaten? Also ich weiß nicht. Also haben es die Leute einfach auch vielleicht auch, sind es Leute, die sind da vielleicht einfach so schlecht, auch um das normale Spiel durchzuführen? Also cheaten sie nicht nur im PvP, sondern auch im PvE, oder? Das glaube ich nämlich. Also ich glaube, das wäre jetzt mein Argument gewesen. Ich glaube, genau wie du es gerade zusammengefasst hast, das ist nämlich das Spiel, wo du gerade gesagt hast, was viele Leute wegen der Mechanik spielen. Ich glaube, es gibt genug Leute, die das Spiel auch spielen wollen, weil sie mitreden wollen und weil es einfach gerade ein Riesenphänomen ist und weil sie es auch sagen wollen, ich habe es durchgespielt und war irgendwie perfekt und super gut und so ein Kram. Und entsprechend, obwohl das natürlich gar nicht kannst. Ich meine, sowieso ist Dark Souls in der Hinsicht ja super, super bescheuert eigentlich. Ich meine, es gibt keine Leaderboards. Es gibt keine Server, die nur für PvP da sind. PvP ist immer integriert in den PvE-Anteil und es ist immer, also weißt du, man hat in Dark Souls noch viel weniger was davon. Man kennt die Leute nicht, man sieht sie wahrscheinlich nur ein einziges Mal, es sei denn, man spielt wirklich oft und die Leute, die wirklich viel PvP betreiben, die cheaten dann auch nicht mehr, logischerweise, weil die wollen halt eben die Competitive Idea. Das heißt also, das ist sowieso in Dark Souls super unsinnig, aber ich glaube, das sind tatsächlich auch einfach Leute, die auch im PvE-Modus cheaten. Weil, also logischerweise, ich meine, sie sind ja, wie gesagt, der PvP und der PvE-Modus, das sind ja keine getrennten Spiele. Das ist ja, geht ja Hand in Hand. Das heißt also wahrscheinlich, die müssen ja eh auch im PvE dann schon cheaten. Und ich glaube, die cheaten dann auch im PvE, um da eine einfache Gangart quasi zu haben. Und nehmen das dann quasi auch mit ins PvP so ungefähr. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber tatsächlich ist es so, dass es nämlich oft auch auffällt, und das ist nämlich eben die Sache, deswegen habe ich auch gerade dieses Video erwähnt. In diesem Video sagt nämlich der Macher des Videos, wir können das ja vielleicht auch nochmal verlinken, sagt eben, wenn ihr auf einen Cheater trefft und bemerkt, dass es ein Cheater ist, gerade dann einfach ruhig bleiben. Weil meistens sind das Leute, die das Spiel nicht besonders gut beherrschen. Erstens, weil sie wahrscheinlich schon seit sehr frühem Zeitpunkt angefangen haben zu cheaten und Dark Souls mechanisch so komplex ist, dass sie wahrscheinlich die meisten Dinge gar nie gelernt haben, die man normalerweise während des Dark Souls-Spielen lernt. Perfektes Ausweichen zum Beispiel oder eine gute Parry oder ein Backstep. Das brauchen die alles nicht. Wenn die hier fast unverwundbar sind und super viel Schaden machen, dann rennen die auf die Monster zu und schlagen sie tot. Das heißt also, den Teil der Mechanik, den haben sie wahrscheinlich nie richtig gut gelernt. Das heißt, allein das beherrschen sie nicht. Und zusätzlich sind sie wahrscheinlich einfach eh nicht so die besten Spieler. Das heißt also, gerade die kann man relativ gut besiegen, wenn man quasi sein Environment nutzt. Und er hat halt wieder dieses ganze Video, wo dann gerade in Sans Fortis, wo er sie in Fallen lockt, damit sie irgendwo runterfallen, wo die bescheuertsten Sachen macht, nur damit es irgendwie schafft, sie quasi doch noch zu besiegen, weil es quasi die Ultimate Humiliation ist. Und ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen der Fall ist. Diesen Leuten fehlt dann wahrscheinlich hauptsächlich auch oft genug die Geduld. Ich glaube, Dark Souls, und das haben wir schon oft gesagt, ist ja gar nicht das schwerste Spiel der Welt. Man muss sich einfach nur damit abfinden, dass man regelmäßig stirbt, weil es einfach Teil der Spielmechanik ist und schon ist alles cool. Die meisten Bosse haben wir beide in den ersten Anläufen besiegt. Und das liegt nicht daran, dass wir gerade die besten Spieler der Welt sind, sondern einfach nur, wenn man vorsichtig spielt, sich einprägt, was der Boss macht und das Ganze ausnutzt, dann sind die meisten Bosse nicht so wahnsinnig schwierig. Und deswegen, glaube ich, ist es tatsächlich so eine Sache, die Leute haben nur einfach keine Lust, sich in die Mechanik einzuarbeiten. Der größte Schwierigkeitsgrad von Dark Souls besteht ja darin, dass man sich eben in die Mechanik relativ lange einarbeiten muss und sehr viel alleine lernen muss, weil einem das Spiel das nicht beibringt. Wenn man das erstmal drauf hat, ist alles gar kein Problem mehr, aber der Einstieg ist eben schwierig. Und darauf haben die meisten Leute keinen Bock und fangen an zu cheaten. So würde ich es mir erklären. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist, letztendlich. Aber wie gesagt, Dark Souls ist da eh ein sehr spezieller Fall, weil das ja eigentlich kein wirklich kompetitiver Multiplayer-Modus ist. Da gibt's ja eben keine Ligen, keine Leaderboards. Du hast dadurch, dass du natürlich nicht so viele Shooter jetzt im Multiplayer spielst, weiß jetzt auch nicht, wie das da momentan auf dem PC ist. Also ich nehme an, gerade bei sowas wie Dark Souls, wie schon gesagt, war es einfach ein bisschen schwieriger. Die Leute kannten sich nicht wirklich besonders gut damit aus. Die wussten selbst, dass es ein Problem ist und konnten sich dem nicht wirklich annehmen. Ich nehme an, gerade bei Multiplayer-Shootern, bei großen, da wird schon super viel dafür getan, dass es nicht der Fall ist. Sie haben ja gerade schon gesagt, 1% der Spieler. Ja. Bei 2,5 Millionen verkauften Exemplaren sind das 25.000. Das ist mehr, als man, glaube ich, denken würde, aber es ist letztendlich immer noch relativ wenig. Ich finde es halt krass, ein bisschen schockierend nach dem Motto, naja, klar, die Erklärung bei Dark Souls ist einfach, aber... Ja. Würde mir das dann sozusagen im Endeffekt auch sagen, wenn es bei anderen Spielen auch einfach wäre, hätten wir dann auch 7 Cheater aus 10 Spielern oder so. Also ich glaube, es kommt sehr auf das Spiel an, wie gesagt. Ich glaube, bei Dark Souls bietet sie es einfach, also Dark Souls... Ist vielleicht ein bisschen eine Ausnahme, ist vielleicht schwierig dann zu vergleichen. Ja, also vor allem, also ich wollte nicht, also es ist falsch zu sagen, es bietet sich an dafür, aber ich würde sagen, es... Also vom Gameplay, von der Gameplay-Mechanik und von der Art und Weise, wie die Lernkurve ist, glaube ich, kann ich schon nachvollziehen, warum es viele Leute ins Cheaten treibt im PvE-Modus, im Gegensatz zu anderen Spielen. Weil letztendlich also der Einstieg ist so schwer, das hat ja sozusagen halt fast schon, verbindet sich ja mit dem, was wir gesagt haben, wir haben früher auch im Singleplayer-Modus gecheatet gegen den Computer sozusagen. Also ab und an, ja natürlich, genau. Und das ist ja letztendlich da quasi nichts anderes. Von daher weiß ich es nicht genau. Also es wird auf jeden Fall nicht so eine hohe Zahl sein, wie es jetzt zum Beispiel bei Dark Souls der Fall ist. Ich nehme an, wenn du wirst keine 3 Hacker auf einem 15-Mann-Server haben. Also dafür ist, das muss schon ein Riesenzufall sein. Wahrscheinlich hast du einen. Und dadurch, dass es mittlerweile durch Punkbuster, durch WAG, durch 1000 andere Dinge super viele Möglichkeiten gibt, ist der im Normalfall nach der zweiten Partie dann auch oft genug gebannt, wenn das wirklich übertreibt. Und wenn du halt eine Person hast, die besser spielt als alle anderen und letztendlich nur 3-mal gestorben ist und 10 Kills hat und der zweitbeste ist irgendwie 5-mal gestorben und hat 9 Kills, das ist ja immer noch in einem Rahmen, wo man sagt, dann stört mich das Cheaten auch gar nicht. Deswegen sage ich, also da würde ich sogar sagen, da stört mich die Cheater gar nicht. Die stören mich aus Prinzip. Ja, also ich meine, ich bin vor allem auch in dieser Mentalität aufgewachsen. Ich meine, Ende der 90er, Anfang der 2000er, da wurden Lieder darüber geschrieben. Ja, wie man Cheater an die Wand und wir müssen sie diskriminieren und jetzt drehen wir den Spieß um und wir bannen euch überall und so ein Kram. Ich meine, Ende der 90er, als gerade Counter-Strike eben dieses Riesending war, da gab es ja richtig verbreiteten und rein aus Prinzip bestehenden Cheater-Hass so ungefähr. Und das habe ich auch noch ein bisschen in mir drin, muss ich sagen. Aber in dem Fall würde ich sogar sagen, das ist mir scheißegal. Es wird immer jemanden geben, der besser ist als ich. Und selbst wenn ich auf Platz 2 bin und der andere nur minimal besser ist als ich, obwohl er cheatet, selbst wenn ich es weiß in dem Moment, akzeptiere ich es und sage, hey, ich bin fast so gut wie ein Typ, der sogar cheatet. Also, weißt du? Also, das wäre für mich sogar eher noch Bestätigung, dass ich ganz gut bin eigentlich. Ich glaube, nur tatsächlich Rage-Cheater würden mich stören. Solche, die eben halt mit 25-0 am Ende dastehen und einfach alle komplett dominiert haben und niemand anders mithalten konnte. Dann macht's mir auch keinen Spaß. Aber wir haben ja vorhin auch drüber ein bisschen geredet, deswegen sage ich auch, Cheaten hat ja meiner Meinung nach, birgt ja auch immer die Gefahr mit sich, eigentlich noch stärker humiliated zu werden als eh schon. Nämlich wenn man, obwohl man cheatet, trotzdem verliert. Also ich stell mir halt vor, wenn ich in Dark Souls fast halb unsterblich wäre und dann trotzdem von so einem Typ umgebracht werde, also was Schlimmeres geht ja nicht. Das bedeutet sogar, ich bin selbst mit Hilfe nicht in der Lage gewesen, jemanden ohne Hilfe zu besiegen. Also ja, aber das ist, glaube ich, tatsächlich so eine Sache und das bringt uns vielleicht auch so gleich in diesen kleinen Anteil, nicht nur warum man cheatet, sondern eben auch so die Sicht aufs Cheating rein psychologisch gesehen quasi. Das ist ja letztendlich das klassische Prinzip beim Cheaten, das ist zumindest so beschrieben in der Literatur eben, das ist eine der Theorien, die da eben relativ gängig sind, wenn es eben ums Betrügen gerade im schulischen Fall zum Beispiel geht oder im akademischen Bereich. Also quasi Betrug ohne wirkliches Opfer. Das ist immer, glaube ich, der wichtigste Unterscheidungsfaktor. Deswegen reden wir hier auch überhaupt gar nicht über zum Beispiel das Betrügen seiner Freundin oder seines Freundes oder allgemein einfach des Partners in der Beziehung. Weil das einfach eine andere Dimension vom Cheaten ist. Also das ist ja quasi ein opferloses Verbrechen so ungefähr, das Cheaten, von dem wir reden. Zumindest jetzt zum Beispiel im schulischen Bereich. Da cheatet man und sagt, naja, das schadet ja niemandem wirklich so ungefähr. Und in dem Fall ist es ja oft genug so, dass man cheatet und dass einem das moralische Verständnis ja trotzdem danach erstmal noch sagt, das war eigentlich nicht korrekt, dass du das gemacht hast. Und im Normalfall läuft es dann einfach so, dass man selbst ja quasi merkt, man kann das nicht mehr ändern. Also quasi diese moralische Fehlentscheidung, die man getroffen hat, mit der muss man jetzt leben, weil man sie nicht mehr ändern kann. Und was tut man, um sich wieder besser zu fühlen? Man fängt eben an, seine eigenen moralischen Vorstellungen darum herumzubauen, sodass es letztendlich nicht so schlimm ist, was man getan hat. Und das ist ja ein sehr einfaches Prinzip, das, glaube ich, auch jeder von uns kennt. Man macht quasi einen Fehler und sagt mir nach, naja, aber, so ungefähr. Und ich glaube tatsächlich, dass es bei Cheatern so ähnlich läuft. Die erklären sich eben ihr Cheaten dadurch, dass sie sagen, naja, aber andere Leute tun es ja zum Beispiel auch oder so ein Gedöns, weißt du, oder es bringt mir keinen großen Vorteil oder so ein Kram. Und ganz ehrlich, ich könnte mir gut vorstellen, dass ein Cheater, der von einem normalen Nicht-Cheater besiegt wird, sagt, naja, der hat bestimmt auch gecheatet einfach. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, dieser Erklärungsmechanismus funktioniert da genauso, der greift da genauso. Dieser blöde Noob, wahrscheinlich hat er gecheatet oder so ein Scheiß. Man fühlt sich selbst immer noch besser als der andere. Es ist ja auch dieses klassische Phänomen, dass Cheater sich untereinander oft genug auch gar nicht leiden können, diese Rage-Cheater. Das finde ich ganz interessant eigentlich. Also das habe ich auch schon öfter mal gesehen, noch jetzt in der Recherche ein bisschen gelesen, dass die ganz oft auch ein Problem miteinander haben, weil sie das Gefühl haben, sie sind trotzdem besser als der andere. Zum Beispiel, weil sie weniger cheaten. Oder weil sie die Cheats weniger brauchen. Das ist auch so eine Erklärung, die ich auch schon mal gehört habe, einfach im Online-Gaming. Ich cheate zwar, aber ich würde dich auch ohne Cheats fertig machen. Das ist natürlich eine hypothetische Aussage und kann schon sein, aber höchstwahrscheinlich nicht. Aber wissen wir ja nicht, weil du nicht ohne Cheats spielst, so ungefähr. Aber dasselbe Prinzip gilt, glaube ich, wenn ein Cheater auf einen Cheater trifft, dass er halt sagt, naja, ich benutze aber weniger Cheats als er oder ich brauche sie weniger. Und er hat mich jetzt quasi nur besiegt, weil er wahrscheinlich doch noch einen Aimbot anhat, den ich jetzt nicht benutze oder so ein Kram. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also so eine Erklärung, man macht sich die Welt so, wie man sie haben möchte. Und wenn man eh schon cheatet und dann von jemandem besiegt wird, glaube ich, ja, du hast schon recht, theoretisch müsste das quasi noch more humiliating sein, aber wenn wir ehrlich sind, weiß ich nicht genau, ob in diesen Kategorien überhaupt noch gedacht wird von Cheatern in dem Moment. Also ich meine, ich will sie jetzt ja auch gar nicht, es ist ganz schwierig, wir reden jetzt davon, wie von so einer niederen Klasse Mensch, die ganz, ganz moralisch verwerflich wäre oder so ein Kram. Wie gesagt, ich bin eigentlich, das ist eigentlich nicht meine Ansicht über das Thema. Ja, das führt uns ja eigentlich auch zu so einem anderen Thema, was ja auch dann im Artikel angesprochen wird, nämlich, es wird halt angesprochen so, naja, vielleicht haben viele einfach nicht die Zeit oder nicht die oder nicht die Fähigkeit, wie auch immer, so mitzuhalten, um ein Spiel zu genießen, was sie an sich schon genießen würden, also die Art von Spiel, Multiplayer-Shooter oder sonst was, aber sie einfach keinen Spaß an dem finden, 0-10 zu verlieren. Also zum Spaß, zum Spiel gehört auch dazu, dass man ein eigenes Erfolgserlebnis hat, was auch völlig nachvollziehbar ist. Und dass er dann gesagt hat, naja, vielleicht muss man einfach ein besseres Matchmaking machen. Also ja. Man muss im Matchmaking vielleicht einfach dafür sorgen, dass man öfter mit Spielern gepaart wird, die genau gleich gut sind, dass man nie das Gefühl hat, überfordert zu sein. Dass man immer das Gefühl hat, okay, das sind jetzt alle Spiele, die ungefähr gleich gut sind wie ich. Ich sterbe mal, ich gewinne aber auch mal. Dass es einfach daran liegt. Also, dass man da einfach sagt, damit könnte man vielleicht schon einen großen Teil von Cheatern sozusagen ihre Motivation nehmen. Und, ja. Da ist aber vorhin was ganz Interessantes gesagt, nämlich, dass Blizzard sich, glaube ich, da zu Matchmaking mal geäußert hat. Und das fand ich sehr überraschend. Ja, das fand ich tatsächlich auch sehr interessant. Letztendlich, wie du schon gesagt hast, quasi das Problem ist oft genug das Matchmaking. Und das wurde auch in dem Artikel ja erwähnt. Wenn das Matchmaking perfekt wäre, bräuchte man Cheaten wahrscheinlich nicht. Wenn man immer auf ungefähr gleich starke Gegner treffen würde, dann würde man immer mal wieder gewinnen, immer mal wieder verlieren, aber man würde niemals dominiert werden. Und oft genug quasi scheint, oder zumindest in dem Artikel vom PC Gamer ist so ein bisschen der Erklärungsansatz, oft genug ist quasi dieses dominiert werden der Weg ins Cheaten. Ich verliere zu oft oder ich verliere fast nur und ich verliere auch vor allem haushoch, deswegen cheate ich, um es auszugleichen. Wenn jetzt also das Matchmaking perfekt wäre, gerade zum Beispiel ein RTS oder so ein Kram, dann hätte man ja eigentlich immer gleich starke Gegner, die sich tatsächlich auch wirklich gegenseitig das Wasser reichen könnten. Das heißt, wenn sie verlieren, verlieren sie knapp und denken im Nachhinein, wow, das war aber ein gutes Match, das hat Spaß gemacht. Oder sie gewinnen knapp und sagen, yes, ich bin doch noch ein Stück weit besser als der, obwohl der gut war. Der Sieg über jemanden, der so gut ist wie du, ist ja sowieso der ein wesentlich angenehmerer Sieg quasi. Der bringt dir ja mehr fürs Selbstbewusstsein zum Beispiel auch. Jetzt, da gab es eben ein Interview mit einer Spokesperson quasi von Blizzard. Ich habe leider vergessen, wer das ist. Das kann ich nochmal recherchieren. Einfach dann kurz das Zitat auch verlinken. Der eben gesagt hat, das stimmt natürlich, aber das Problem ist, wir wollen gar kein perfektes Matchmaking. Also er hat nicht mal gesagt, dass es technisch nicht möglich ist. Es wäre so in die Richtung, ich weiß gar nicht, ob es technisch möglich wäre, aber wir versuchen es erst gar nicht zu erreichen. Und das ist natürlich erstmal etwas, wo man natürlich dann denkt, so, hä, warum nicht? Und seine Erklärung dafür war eigentlich recht einfach und auch total einleuchtend. Er hat gesagt, das große Problem ist, wenn Leute immer auf demselben Niveau spielen, das heißt also, wenn sie immer Gegner treffen, die ihnen ebenbürtig sind, dann wird das Spiel sehr schnell anstrengend. Das heißt, sie spielen 2, 3 Partien StarCraft 2 und sagen dann, okay, das war jedes Mal extrem fordernd, das war auch jedes Mal ein sehr langes Spiel, weil es eben keinen eindeutigen Sieger gab und das ganze Ding nach 10 Minuten durch war, weil er sie den anderen einfach überrannt hat, sondern es war einfach ein ausgeglichenes Spiel, das sehr lang gedauert hat und sehr anstrengend war. Nach 2, 3 Partien habe ich keine Lust mehr und höre auf zu spielen, weil es mir zu stressig ist, so ungefähr. Und das ist ehrlich gesagt meine Erfahrung mit League. Deswegen spiele ich heutzutage kein League mehr, weil es für mich bei League so war. League war stressig. League war anstrengend. Nachdem wir 3 Matches gespielt haben, habe ich immer gesagt, so ganz ehrlich, ich habe jetzt einfach gar keinen Bock mehr drauf. Ich will lieber was Ruhigeres haben. Und er sagt halt eben, man muss das Matchmaking nicht ganz perfekt machen. Man muss das Matchmaking mit Absicht quasi, man muss dem Matchmaking Fehler erlauben, damit immer mal wieder sein kann, dass man immer mal wieder auf jemanden trifft, der schlechter ist als man selbst. Er sagt, das ist das klassische Prinzip, das alle Spielleute, die schon länger gerade online gespielt haben, immer wieder auch wiederholen. Die sagen, ab und an möchte man mal Noobs klatschen. Also, ne, das ist ein ganz dummer Spruch, aber ich glaube, der ist tatsächlich sehr wahr. Das ist der Grund, warum sich Leute einfach einen neuen Account erstellen. Wieder ganz unten anfangen, gerade bei allem, was Leaderboards und Rankings führt, erstellst du dir einfach einen neuen Account, gerade bei Free-to-Play-Spielen, und ziehst es dann einfach durch, dass du wieder von Anfang an von unten anspielst. Und natürlich gegen Leute spielst, die viel weniger Ahnung haben als du, weil die wirklich gerade neu im Spiel sind und du nur so tust. Und das ist wohl anscheinend super wichtig. Er sagt halt, das ist das, was Leute daran quasi, was Leute bei der Stange hält. Wenn sie 3 Spiele haben, die richtig anstrengend sind, dann kriegen sie ein Spiel gegen jemanden, der viel schlechter ist als sie. Und den besiegen sie in einem einen Sweep. Dann haben sie wieder ein bisschen mehr Energie für das nächste Spiel, um wieder gegen einen ausgeglichenen Gegner zu spielen. Und vielleicht auch mal gegen jemanden, gegen den sie eindeutig verlieren. Und das heißt also, letztendlich soll das Matchmaking gar nicht perfekt sein. Und das ist ehrlich gesagt ziemlich traurig, aber auch total einleuchtend, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also aus der Business-Perspektive ist es auf jeden Fall super einleuchtend, so aus meiner, so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob es moralisch oder irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß nicht. Also ich bin jetzt auch keiner, der jetzt, ich meine, klar, es ist cool, wenn man gewinnt, aber ich meine, wenn wir halt nur klatschen, ist halt so, naja, keine Ahnung. Ist ein bisschen Hollow Victory auf jeden Fall. Es lag ja eigentlich eher an ihm als an mir, also. Richtig, aber das ist halt auch so die Sache. Ich meine, also du hast auf jeden Fall recht und ich glaube auch auf Dauer funktioniert es auch nicht. Aber andere, also einerseits denke ich auch, das ist eigentlich falsch und ich möchte nicht, dass es so ist. Andererseits denke ich nicht nur aus der Business-Perspektive, sondern auch, ja, ich glaube auch persönlich wäre es mir wahrscheinlich so, wenn ich, keine Ahnung, 3 harte FIFA-Matches habe, vielleicht 1-1, 1-0-1 und irgendein 4-0 wegzuklatschen. Ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl, ja. Und ich meine, das ist halt die Sache, ja, das meine ich. Letztendlich, was auch interessant ist, ich fand das auch ganz gut, dass der Report, also der Journalist, der den PC-Gamer-Artikel geschrieben hat, vielleicht sollen wir einfach beim Namen nennen, mal Emanuel Myberg heißt er. Er auch selbst gesagt hat, naja, um ehrlich zu sein, er war mal ganz gut im CS, als er noch in der Highschool war und hat dann schnell gemerkt, okay, es geht nicht, hat dann diesen Cheats auswendig gemeint, du fühlst dich erstmal wie ein Gott und das fühlt sich richtig gut an. Also er gibt einfach zuerst einfach, naja, es fühlt sich einfach in der ersten Runde richtig gut an, jemanden richtig fertig zu machen. Natürlich ist das cool, also so, ja, den habe ich jetzt richtig schön, also richtig schöne Kombination und was weiß ich, was richtig schöne Tore und so. Aber ich bin halt auch dann einer, der dann sagt, okay, jetzt ist auch Schluss. Ich merke schon, okay, er ist schlechter als ich, es steht 4-0. Jetzt muss ich nicht unbedingt jetzt noch aufs Fünfte oder aufs Sechste gehen oder jetzt irgendwie den Ball zu meinem Torwart spielen und versuchen mit meinem Torwart ein Tor zu schießen, weil das finde ich immer echt unmöglich. Und sondern ich sage, okay, jetzt lasse ich den Ball ein bisschen laufen, lass ein bisschen hinten rum, nehme ein bisschen das Tempo raus und so weiter, ist okay. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich dieser Fall der Closeted Cheater, bei denen das so ähnlich ist. Also ich habe auch schon, wir haben ja vorhin noch drüber geredet, rein hypothetisch. Wir haben beide noch nie gecheatet in Online-Spielen. Wir haben jetzt quasi theoretisch drüber geredet, was würden wir aber tun, wenn wir einfach cheaten würden? Was wären wir, wenn wir an der Stelle des Autoren des Artikels wären? Und wir würden einfach cheaten für eine Recherche. Was würden wir tun? Und ich glaube, tatsächlich habe ich auch dann gesagt, naja, ich würde es trotzdem echt nicht übertreiben. Und ich wäre zum Beispiel auch niemand, der es anderen Leuten ins Gesicht reibt. So bin ich einfach als Person nicht. Einfach. Also, weißt du, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, selbst wenn wir cheaten würden, würden wir trotzdem kein 8-0 mit den letzten beiden Tore vom Torwart machen bei FIFA. Das würden wir einfach nicht tun, weil wir haben uns selbst oft genug schon darüber aufgeregt, dass andere Leute das tun und halt, es ist einfach völlig unnötig. Es geht ja nicht darum, andere Leute bloßzustellen, so ungefähr, ja, oder anderen Leuten irgendwie richtig eins reinzuwirken, sondern Gewinn macht schon Spaß, aber auf eine faire Art und Weise zu gewinnen macht wesentlich mehr Spaß einfach. Wobei, ne, wie gesagt, also dieses Matchmaking-Ding kann ich schon viel eher verstehen, das ist ja so eine Art Cheating-Placebo fast. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, Es funktioniert auf eine ähnliche Art und Weise wie Cheaten, aber auf eine wesentlich natürliche Art und Weise und ergibt sich quasi einfach so. Ich meine, ganz ehrlich, so eine persönliche Anekdote, als wir damals angefangen haben, League zu spielen, als wir hier zu dritt zu Hause waren, ne? Ein guter Kumpel von mir war zu Besuch, wir haben League runtergeladen, installiert und haben dann zu dritt das erste Wochenende League gespielt, haben am Anfang sehr viel gegen Bots gespielt, weil wir einfach, ne, nicht besonders fit in dem ganzen Ding waren. Wir haben das erste Mal halt gespielt und haben dann unser erstes PvP-Match gemacht. Und das erste PvP-Match, da waren Joe und ich unten zusammen in einer Lane zusammen. Und haben die Leute komplett fertig gemacht. Komplett fertig gemacht, aber auseinandergerissen. Und danach war das schon dieser Rush quasi. Und es stimmt schon, dass wir dann da draußen standen und uns gegenseitig auf die Schulter geklopft und gratuliert haben, während wir Bier getrunken haben. Aber ganz ehrlich, wir mussten immer wieder zwischendurch erwähnen, naja, ganz ehrlich, eigentlich haben wir gar nichts gemacht. Die anderen waren einfach nur unfassbar schlecht. Wir sind einfach immer reingelaufen und alle unsere Attacken. Richtig, sind einfach immer wieder zurückgekommen, einfach da gestanden, haben sich einfach umbringen lassen und sind wieder zurückgekommen. Tower gedive, wenn sie schon weniger als halb Leben hatten und so. Ich meine, es war einfach so, keine Ahnung. Es war einfach, sie zu besiegen. Es war keine besonders große Leistung von uns, aber trotzdem hat es eben diesen Rush gegeben. Und das nächste Spiel haben wir ganz eindeutig verloren und da war das auch ganz schnell wieder gedämpft, weil wir gemerkt haben, oh, wir sind doch nicht die größten Pros der Welt. Aber letztendlich, glaube ich, funktioniert es tatsächlich so. Also wie gesagt, auch wenn mir das echt irgendwie sauer aufstößt, glaube ich, ist das schon absolut richtig, was die sagen. Wahrscheinlich würde es mir auch nicht gefallen, wenn es die ganze Zeit ausgeglichene Matchups wären. Keine Ahnung, das ist ganz schwierig zu sagen. Es ist die Frage, wollen wir eher dann eher besseres Matchmaking oder sagen wir, naja, wahrscheinlich muss es einfach so sein, wie es jetzt gerade ist. Ich würde tatsächlich immer noch sagen, ich hätte gern besseres Matchmaking und würde wahrscheinlich dann einfach im Nachhinein meckern, wenn es soweit ist. Ja. Und das perfekte Matchmaking haben, aber... Ich wäre zum Beispiel der Meinung, dass das FIFA League-System an sich, dass mir das ganz gut gefallen hat, ganz einfach deswegen, weil man auch so eine Art, ja, ich weiß nicht, selbst wenn man da mal verliert, das ist nicht irgendwie so Leaderboard-mäßig, sondern man kriegt halt keine Punkte und das ist, das FIFA Online-Mode funktioniert ja so, als würde man irgendwie selbst in so einer Liga spielen und das wird dann, die werden dann Punkte zusammengerechnet. Wenn du genug Punkte nach 10 Spielen kriegst, dann steigst du halt auf in eine höhere Liga. Dann spielst du nur gegen die aus der eigenen Liga. Und da hast du mir das Gefühl. Ja, so, aber du hast auch wiederkehrende Gesichter quasi. Also du spielst immer wieder gegen dieselben Teams aus der Liga, sodass du einfach. Ja, aber die Ligen, es sind ja 10 Ligen und das sind halt Millionen von FIFA-Spielern in 10 Ligen. Das heißt, im Endeffekt, wenn du nicht gerade so eine Uhrzeit spielst, wo wenige Spieler spielen, kriegst du auch meistens dann nie. Aber die sind alle in der gleichen Liga wie du sozusagen, in dem Moment, in dem ihr gegeneinander spielt. Und da habe ich dann auch oft das Gefühl gehabt, dass das ist dann auch schon, also klar, wenn man ein guter Spieler ist, ich meine, wenn man neues FIFA spielt und man halt die letzten 4 FIFAs gespielt hat, ist man einfach besser. Ist ja egal, ob du auf Level 10 anfängst oder nicht, also auf Liga 10. Du arbeitest halt hoch und irgendwann kommst du halt in eine Liga, wo du merkst, okay, jetzt kannst du nicht mehr aufsteigen, jetzt musst du echt nur den Klassenerhalt kämpfen und so weiter. Und dann hast du halt immer diese ebenbürtigen Kämpfe, also Kämpfe, Matches. Und klar, die sind anstrengend. Ich würde auch sagen, in dem Moment habe ich dann auch das Gefühl, okay, mehr als 3-4 Partien kann ich dann nicht spielen. Also, wobei ich dann aber eher das Gefühl habe, du hast ja dann nicht, also, wie soll ich sagen, ich habe dann eher das Gefühl, okay, ist mir zu anstrengend, jetzt spiele ich einfach noch ein paar Partien gegen den PC zum Beispiel. Das ist, da habe ich dann irgendwie eher das Gefühl, naja, gegen den PC weiß ich ungefähr, wie es geht, da ist wahrscheinlich das Gewinn auch größer und, also ich muss jetzt nicht unbedingt sagen, okay, jetzt hätte ich gerne ganz gerne einen Noob zum Fertigmachen, sondern ja. Schon ein bisschen einfacher vielleicht, ein bisschen mehr für Erfolgserlebnisse, auch ein bisschen weniger anstrengend, aber, also vor allem bei einem Spiel FIFA, ich weiß nicht, manchmal kommt ja zum Beispiel auch der spielt ja auch der Freund von unserem Mitbewohner mal mit mir FIFA, aber ganz ehrlich, er kann es einfach nicht wirklich gut und ich spiele dann immer, weil er so fragt, ja, hast du Bock zu spielen? Und ich sage, ja, okay, aber wenn man ganz ehrlich ist, letztendlich gewinne ich halt immer haushoch und wirklich viel Spaß macht das dann in dem Moment dann auch nicht wirklich, also. Ja, ich kann das schon nachvollziehen, wie gesagt, aber es kommt halt super drauf an, Also ich glaube, gegen komplett anonyme Leute einfach da mal so Horsuch zu gewinnen, ist schon, wie gesagt, glaube ich, eine gewisse Befriedigung. Ich glaube tatsächlich, es kommt noch echt ein bisschen auf das Spiel natürlich an. Also und natürlich auch inwiefern das Ganze wirklich Auswirkungen hat, so ungefähr. Also wenn ohne Leaderboards und so ein Kram, wie gesagt, bei Dark Souls finde ich es immer noch völlig unverständlich, warum man cheatet, zum Beispiel auch, weil selbst wenn man eine Dark Souls gewinnt, hat man ja nicht wirklich viel davon. Man hat halt ein paar Seelen mehr, aber ich meine, was sind schon die paar Seelen im Endgame? Richtig, man hat ein paar Seelen mehr. Wenn man ganz richtig gut spielt, dann klar, trifft man immer wieder auf dieselben Leute, aber wahrscheinlich wirst du diese Person nie wiedersehen. Who cares? Also das ist halt so einfach, ne, du bist sofort wieder verschwunden aus der Welt, du wirst nie wieder zurückkommen, es ist letztendlich relativ egal, so ungefähr. Wir können ja vielleicht nochmal so ein bisschen dann in die Richtung quasi gehen, ja, was so ein bisschen die Psychologie hinter dem Cheaten ist, so ungefähr. Es gibt einen sehr schönen Artikel von The New Yorker, die haben quasi so ein paar der gängigsten Theorien einfach zusammengefasst, basierend eben oder beziehungsweise ausgelöst durch einen größeren Betrugsskandal quasi an einer Schule. in einer relativ großen und bekannten Privatschule eben in New York. Darauf basierend quasi haben sie so ein bisschen die gängigsten Sachen zusammengefasst. Wir haben schon einiges davon quasi angesprochen und das ist tatsächlich relativ interessant, weil es immer wieder auch um die Anonymität geht. Also im Normalfall ist es schon so, dass jeder, der in der normalen, also beziehungsweise die erste Theorie ging einfach davon aus, wenn man eine normale Erziehung und vor allem auch eine normale Education, also eine normale Ausbildung ja. genießt, oder eine normale Bildung genießt, dann ist man weniger bereit dazu zu cheaten, als Leute, bei denen das nicht der Fall ist. Wenn man jetzt aber davon quasi ausgehend weitergeht, dann ist einfach ein wichtiger Faktor immer so ein bisschen die Anonymität. Und das ist ja, glaube ich, auch schon der erste Faktor, der sehr in Videospiele mit reinspielt. Die Anonymität sorgt immer dafür, dass man eher bereit ist zu betrügen, weil man das Gefühl hat, niemand kriegt es eben mit. Also es ist schon so, dass einem moralisch bewusst ist, das ist nicht richtig, aber trotzdem will man es gerne machen, weil es, wie gesagt, auch so ein opferloses Verbrechen ist, so ungefähr. Man schadet damit ja niemandem. Und wenn es niemand weiß, dann kann einem auch niemand was vorwerfen und für sich selbst kann man sich ja immer erklären. Das heißt, öffentlich würde man es nicht machen. Auch die wenigsten von uns, glaube ich, und das kennen wir ja, werden Leute in ihrer Klasse gehabt haben, damals im Abi, die gesagt haben, ja, ich habe komplett betrogen, ich habe über Spickzettel gehabt, ich habe letztendlich nur nicht selbst gewusst, so ungefähr. Damit setzt man sich auch selbst runter in der Realität. Das ist ja auch so eine Sache. Wenn man zugibt zu cheaten, setzt man sich ja selbst runter, weil man zugibt, dass man quasi den Praise, den man dafür kriegt. Genau, man gibt quasi zu, dass man zwar besser ist als die anderen, aber nur aufgrund von Hilfsmitteln. Das heißt, man gibt quasi zu, dass man das braucht, um überhaupt mithalten zu können, mit anderen Leuten, die es nicht brauchen. Ist ja ein Eingeständnis von Schwäche eigentlich. Das heißt, Anonymität ist in sowas super wichtig. In einigen Studien haben sich auch ganz klar bewiesen, dass diese Anonymität auch sehr früh schon anfängt. Zum Beispiel haben sie Matheaufgaben gegeben und quasi die Möglichkeit gegeben, zu betrügen. Und eine Probandengruppe saß in einem hell erleuchteten Raum, die andere saß in einem relativ schummrig erleuchteten Raum. Und tatsächlich haben sie signifikant mehr Betrüger gehabt in dem Raum, der weniger beleuchtet war, weil die Leute allein dadurch selbst unterbewusst einfach das Gefühl hatten, sie sind ein bisschen anonymer. Weißt du, dieser anonyme Mantel der Dunkelheit so ungefähr. Das heißt also, selbst das alleine schon zieht super, super gut bei Leuten, sodass sie quasi allein deswegen schon eher bereit sind zu betrügen. Hier vielleicht eine kleine Anekdote. Merlin sitzt eigentlich immer im Dunkeln in seinem Zimmer. Ja, das hatten wir vorhin schon. Du hast vorhin schon gesagt, aha, deswegen sitzt du immer im Dunkeln, damit du anonym sein kannst und betrügen. Ja, ich gebe es jetzt. Ich spiele diese ganzen Spiele doch eigentlich die ganze Zeit online und mein Handle Noobbasher 2011 ist auch berühmt-berüchtigt in den meisten Online-Multiplayer-Shootern. Nee, aber tatsächlich diese Anonymität ist, glaube ich, wirklich irgendwie so ein relativ wichtiger Faktor und das Internet bietet die perfekte Anonymität. Ja. Du kannst, und zwar in jeder Hinsicht, keine Stimme, kein Gesicht, kein gar nichts, nicht mal ein Geschlecht letztendlich wird bekannt. Du kannst komplett neutraler Basis hinter einem Handle, der so kryptisch sein kann, wie er möchte, alles sagen und tun, was du willst, ohne auch nur ansatzweise befürchten zu müssen, dass du tatsächlich irgendwie in deinem echten Leben konfrontiert wirst mit Konsequenzen außerhalb, dass du auch anonym gebannt wirst. Und das meine ich, glaube ich, gerade. Ich glaube, auch wenn die meisten Leute ein Problem mit Cheaten hätten, wenn andere Leute es erfahren würden, also wenige Leute, glaube ich, geben an mit Betrug, auch im Videospielbereich. Ich kenne niemanden aus meinem Freundeskreis, der jemals gesagt hat, dass er gecheatet hat. Wie gesagt, selbst in Solospielen cheaten war damals einfach was, was man nicht gerne erzählt. Weil man das Gefühl hat, man gibt da eben zu, dass man das nicht ohne Cheaten geschafft hat. Das heißt, man gibt eine Schwäche zu. Deswegen glaube ich, die wenigsten Leute würden es wirklich öffentlich zugeben. Und wenn es quasi tatsächlich so wäre, wenn sie da Real-Life-Folgen von hätten, so ungefähr, ja, also wenn in der Realität irgendwas passieren würde oder sie damit konfrontiert würden, auch von anderen Leuten, dann würden sie es wahrscheinlich auch gar nicht machen. Aber auch selbst quasi deine Bestrafung ist ja anonym. Du wirst ja anonym gebannt einfach. Fertig. Also, das wird nicht mal mit deinem Namen in Verbindung gebracht. Wenn du irgendeinen Fake-Steam-Account angelegt hast, dann steht da Bernd Halftermann. Und dann ist halt Bernd Halftermann gebannt worden und ein Arschloch, aber niemand weiß, dass du nicht Bernd Halftermann heißt. Auch wenn alle natürlich vermuten, dass Bernd Halftermann irgendein Synonym ist oder so ein Kram. Aber, ne, also letztendlich geht's, es ist alles so anonym, wie es sein kann und das erlaubt natürlich auch super viel Spielraum dafür. Und das macht, glaube ich, so den größten Unterschied letztendlich. Es gibt natürlich auch, wie gesagt, wie ich das schon vorhin angesprochen habe, dieses klassische Self-Reinforcement, also so ein bisschen dieses, ich habe gecheatet, ich erkläre es mir, indem ich quasi für mich selbst argumentiere und die Argumente relativieren das Cheaten, sodass ich beim nächsten Mal diese Schwelle gar nicht mehr habe. Die Hemmschwelle, die ich beim ersten Mal überwinden musste. Das heißt, es ist auch etwas, was ich quasi dann letztendlich immer wieder hinein, also was ich immer noch steigern kann, quasi. Ich weiß nicht, ob wir noch auf mehr Sachen dann letztendlich von eingehen wollen. Wie gesagt, das ist, glaube ich, ganz interessant für Leute, die es mehr interessiert. Wir werden das Ganze auf jeden Fall verlinken, diesen Übersichtsartikel. Das sind dann noch jeweils Links einfach zu wichtigsten Artikeln, die eben darin zitiert werden und. Ist auf jeden Fall ganz spannend. Wir sind jetzt auch relativ ausführlich quasi schon auf das Warum und auf das Wie irgendwie eingegangen. Letztendlich ist quasi so ein bisschen die Frage, meinst du, das wird sich in Zukunft groß ändern? Werden wir, obwohl Leute bei Blizzard schon verstanden haben, dass es wichtig ist, quasi nicht perfektes Matchmaking zu haben, wird das irgendwie irgendwann mal anders werden? Ich meine, es wird krass gegen Cheater gekämpft. Viele Leute sind ja auch richtig sauer. Also der Mann von Tripwire, da hat man schon gemerkt, der ist nicht nur auf sagen wir mal, professioneller Ebene ein Stück weit angegriffen davon, weil es eben ihnen quasi auch Geld kostet potenziell, sondern weil halt Leute einfach auch keine Lust mehr auf das Spiel haben, sondern auch auf persönlicher Ebene durch Cheater wirklich fühlt er sich beleidigt quasi. Ja, das, also aus dem Interview kommt man raus, der ist out for blood auf jeden Fall. Ja, ich habe ja noch gesagt, seine geben Sie mir am besten 5 Minuten mit einem dieser Hacker alleine. Ja, genau. Der war schon wirklich tatsächlich ziemlich wütend. Ja, meinst du, das wird tatsächlich irgendwann mal soweit sein? Das war, ich meine, in dem Artikel, wie gesagt, das ist auch sehr interessant, das wird auch immer wieder gesagt, die Firmen sind gerade Tripwire, versucht so schnell wie möglich zu sein, Loopholes zu schließen, so schnell wie möglich zu sein, eine neue Art von Cheaten herauszufinden und die Möglichkeit sofort so schnell wie möglich zu unterbinden. Und dann sagt aber derjenige, der Cheatcoder, der eben da, mit dem er auch quasi ein kleines Interview geführt hat, sagt auch, naja, ich bin genauso schnell. Ganz ehrlich, geben Sie mir diese ganzen Systeme, die haben. In 5 Minuten habe ich einen Weg gefunden, das Ganze auszutricksen. Und das wird auch immer so bleiben. Server natürlich, eigene Server ermöglichen das, aber ich meine ganz ehrlich, dieser Lag-Switch, den du vorhin beschrieben hast, das ist die rudimentärste und blödste Art und Weise zu cheaten ever. Und sie ist endlos effektiv. Also ich meine, ja, da kannst du fast nichts gegen machen. Und das ist, ich habe das vorhin zum ersten Mal gehört, auch da war ich schon so voll so, das ist ja richtig, also das ist für mich, finde ich, richtig krass. Das ist nicht mehr irgendwie so, dass du ein kleines Computergenie brauchst, dass dir Programme schreibt, die viele Dinge umgehen. Das ist rudimentär hoch 10. Das kannst du dir selbst zu Hause zusammenbauen. Ja. Das ist schon super krass auf jeden Fall, finde ich. Also ja, was sagst du denn dazu? Was meinst du denn? Wie wird's? Also jetzt, ob es in Zukunft weniger Cheater geben wird, oder? Ja, oder einfach, ob es sich vielleicht doch irgendwann einbürgern wird, dass wir perfektes Matchmaking machen. Oder dass es einfach vielleicht einfach noch stärkere Strafen wird, dass es immer noch schwieriger wird. Und, ne? Also einfach, ja, Zukunftsaussicht. Ja, ist schwierig zu sagen, weil ich habe natürlich jetzt keine persönliche Erfahrung damit, mit der Entwicklung von Cheating in solchen Multiplayer-Spielen. Deswegen ist es schwierig für mich, jetzt irgendwelche Prognosen abzusetzen. Aber ich glaube, so dieses Phänomen des Cheatens an sich, ich glaube nicht, dass es rein durch besseres Matchmaking komplett behoben werden kann. Also der Artikel vermutet zwar, dass es so die größte Barriere ist, aber vielleicht ist auch wirklich wieder dieses typische Bild eines Cheaters, das ich habe. Dem ist es eigentlich egal, der will gar nicht diese ebenbürtige Erfahrung haben. Der will einfach nur dominieren und einfach besser sein, des anderen irgendwie ins Gesicht reiben. Und ich weiß ja nicht, wie groß der Anteil von den Leuten ist, aber ich glaube, Cheating ist etwas, was uns ja auf jeden Fall noch die nächsten Jahrzehnte begleiten wird, definitiv. Es wird, ich weiß nicht, ob man das, es ist gleich mit Hacking irgendwie. Irgendwie kriegen sie es immer hin. Es dauert zwar vielleicht ein bisschen länger oder so, aber ich meine, der Typ, der Autor des Artikels, der war dann auch bei einem Interview mit Giant Bomb, so ein kleiner halbstündiger Podcast, das ist spezieller, wo er auch gesagt hat, naja, es ist ja auch ein richtiger Wettbewerb unter den Codern. Also sie verkaufen ihre Codes ja sozusagen diversen Seiten und kriegen dann einen bestimmten Anteil von dem Erlös davon. Und die Konkurrenz ist ja auch relativ groß. Es gibt ja nicht nur eine große Seite, es gibt mehrere, die dir sowas, solche Dienste anbieten. Und das merkt man daran, dass er meinte, der Customer Service ist riesig. Also wirklich, du hast halt 24 Stunden Support, wenn irgendwas ist. Ich meine, in welcher Branche hast du das? Und er sagt halt auch, es geht natürlich auch darum, welche Plattform kriegt am schnellsten was hin. Also sie haben ja auch gesagt, naja, als die Titanfall Beta draußen war, gab es schon nach ein paar Stunden den ersten Hack. Und müssen wir überlegen, es ist die Titanfall Beta. Also ja, allerdings. Das war auch ganz interessant. Also der Autor musste auch, als er dann eben, der hat sich auch bei den Firmen gemeldet und gesagt, er schreibt über das Thema Cheating und ob sie ihm quasi da ein Interview geben. Und er musste erstmal sehr spezifisch nachweisen, dass er überhaupt Reporter ist. Weil nämlich genau in diesem Fall war das nämlich so, dass ich nämlich damals für die Beta einen Journalist gemeldet hatte mit einem fake erstellten, schon lange bestehenden Blog angeblich. Den er führt, so ein Gaming-Blog, der hat dann Zugriff eben auf die Beta gekriegt und dann deswegen und über diesen Zugriff, den ihm die Firma selbst gewährt hat, konnte er eben schon Hacks schreiben dafür. Und deswegen sind sie quasi ein gebranntes Kind, scheut das Feuer. Verrückterweise war es tatsächlich aber so, dass der Autor sogar noch mehr Sicherheitsvorkehrungen durchlaufen musste, als er mit den Cheatern an sich geredet hat. Das heißt, die waren da sogar noch spezifischer in ihren Voraussetzungen. Also er musste einen Brief von seinem Editor einreichen, er musste alles Mögliche machen, um wirklich nachzuweisen, ja, dass er wirklich für PC Gamer schreibt letztendlich. Ich glaube, die Sache ist die klar. Also Cheater wird's immer geben, auf jeden Fall. Ich glaube, Rage Cheating ist so eine Sache. Das ist das, was mir halt untergekommen ist. Aber es ist natürlich auch das, was einem auffällt. Wie gesagt, ich weiß gar nicht. Jetzt im Nachhinein stelle ich echt eine Frage, wie viele Cheater ich eigentlich schon letztendlich begegnet bin online, ohne es zu wissen, weil sie es eben nicht so richtig raushängen lassen. Ich hoffe ja irgendwie, wie gesagt, es ist irgendwie echt schwierig. Gerade dieses ganze Matchmaking-Ding hat mich echt nachdenklich gemacht. Ich würde persönlich behaupten, das macht total Sinn, nicht nur auf finanzieller Ebene, sondern auch für mich persönlich, wenn ich drüber nachdenke. Andererseits möchte ich trotzdem lieber besseres Matchmaking haben. Ich weiß auch nicht. Andererseits, wie gesagt, das ist ganz ja, ich schwer. Glaub, ist, wenn wie gesagt, das ist ja immer das Gleiche. Ich glaube, spätestens beim ersten Spiel denkst du, oh, ich meine, ganz oft kamen wir ja raus, auch wo du gesagt, keine Ahnung, entweder jetzt bei Dark Souls oder vielleicht auch bei League, wenn du mal allein in der Single Query warst, mit der Queue, da gesagt hast, ich hatte ein richtig gutes Spiel, es war richtig ebenbürtig, es war richtig awesome und so weiter. Also in dem Moment bist du dann richtig, richtig Ding, aber ich glaube, dann irgendwann hast du so, oh, das war jetzt richtig anstrengend, wie du auch schon gesagt hast, und hast auch das Gefühl, oh, mich jetzt hinzusetzen ist schon cool, ist ebenbürtig, aber jetzt habe ich das Gefühl, okay, es wird bestimmt gleich wieder super, super anstrengend. Ja, ist auch so, also ja, das stimmt auch auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau, es kommt echt, glaube ich, auch ein bisschen aufs Spiel an. Ja, also, aber ich verstehe, was du meinst, weil ich auch manchmal so, früher, als ich noch FIFA gespielt, oder vielleicht spiele ich auch spät, demnächst nochmal wieder, mich hinsetze, so, ich spiele es mal ein bisschen online, aber, oh, das ist bestimmt wieder voll anstrengend, bestimmt wieder so ein richtig, richtig so taktisch und Mittelfeldgeschacher und was weiß ich was. Und schon mal überlegen, dann ist so, oh, will ich das wirklich machen? Ja, ich habe irgendwie schon Bock drauf, so ein ebenbürtiges Duell, richtig knapp und so, aber, oh, ist das ein bisschen Gefühl, ist so halb, das Gefühl ist Arbeit. Es ist ja ein Stück weit auch, das ist auf jeden Fall auch so. Wie gesagt, ich glaube, es kommt echt auch ein bisschen auf das Spiel an, also, der Grund, warum ich Smite spiele, ist ja, dass ich das Gefühl habe, es spielt sich flüssiger und einfacher und ohne... Also es spielt sich natürlicher für mich als League of Legends zum Beispiel. Und da hatte ich das Gefühl, dadurch, dass das der Fall ist, glaube ich, könnte ich da wesentlich länger mich mit gleich, also mit ebenbürtigen Partien auseinandersetzen, als zum Beispiel bei League der Fall wäre, weil mir das Gameplay einfach so viel Anstrengung und Aufmerksamkeit abverlangt, dass ich das Gefühl habe, allein durch die Arbeit wird super schwierig für mich, weißt du? Also allein durch die mechanische Arbeit, die ich dabei noch habe. Wenn ich nicht groß drüber nachdenken muss, was ich tue so ungefähr, dann ist es, glaube ich, wesentlich einfacher, sich auch längere Zeit damit zu beschäftigen und es einfach nebenher, also es einfach zu spielen, ohne sich groß, ne, Gedanken drüber zu machen zu müssen. Aber es ist tatsächlich super, super schwer einzuschätzen, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Ich denke, wir sind jetzt auch einigermaßen durch, wir haben ja auch sehr lange mal wieder drüber diskutiert. Super interessant auf jeden Fall in diesem Fall auch wieder, wie ist eure Meinung zu der ganzen Geschichte? Habt ihr vielleicht auch selbst, also natürlich ganz anonym und wir werden auch niemanden irgendwie heimlich verurteilen quasi, aber habt ihr auch schon mal in Online-Spielen gecheatet? Ich würde das tatsächlich interessant finden und was ist vielleicht auch eure Begründung? Vielleicht haben wir auch gewisse Dinge gar nicht angesprochen irgendwie. Ich meine, sowohl der Autor als auch wir sind keine großen Online-Cheater. Das heißt also, selbst wenn ihr das seid und vielleicht auch von mir aus anonym und vielleicht auch andere Begründungen habt. Ich meine, wie gesagt, das ist für uns einfach so eine Diskussion von außen, weniger von aus der Materie heraus selbst, was ja bislang sehr relativ selten der Fall war eigentlich bei unseren Themen. Dann schreibt uns das auf jeden Fall und auch natürlich eure Meinung dazu. Wenn andere Leute cheaten, wie sieht's mit Solo- und Multiplayer-Cheaten aus? Habt ihr vielleicht selbst auch schon mal so Cheating-Services genutzt? Wie gesagt, ich wusste nicht mehr, dass die existieren überhaupt. Super spannend auf jeden Fall. Ich hätte einfach die Vermutung, dass Leute richtig viel Geld dafür bezahlen. Also tatsächlich, ja, das hatte ich eigentlich vermutet. Vor allem für 10 Euro oder beziehungsweise 11 Dollar im Monat für ein Spiel finde ich auch krass. Hol ich mir lieber eine WoW-Subscription oder Final Fantasy 14 oder einfach ein anderes Spiel oder dafür. Das. Ja, naja, auf jeden Fall genau. Meldet euch, super interessant auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, gehen wir über zu unseren Tasties. Und ja, leg doch einfach mal los. Was hast du denn diese Woche rausgesucht? Ich würde ja sagen, nichts mit Videospielmusik, aber dann müsste ich wieder lügen. Warum willst du es dann sagen? Keine Ahnung, weil ich letztens noch angesprochen wurde, ist schon recht oft, was du da machst, aber ja, ich kann mir nicht helfen. Und zwar geht es hier sogar um einen anderen Podcast, da habe ich schon letzte Woche überlegt, aber dann ist dann Towerfall, also letzte Folge, aber da ist dann Towerfall Ascension dann dazwischen gekommen. Und zwar ist es ein Podcast von der Seite rbgfan.com, die werden manche vielleicht kennen, die machen relativ viel zu RPG-Spielen an sich, wie der Name vielleicht schon sagt, West und Ost so gleich, also die Autoren, die da schreiben, sind Fans von RPGs allen Sorten und Typs. Und aber ein paar von denen sind auch extrem große Videospielmusikfans. Und ich bin auch der Meinung, Rollenspiele bieten sich da auch am besten dafür an. Und haben früher auch schon immer relativ viele Reviews zu Soundtracks so geschrieben, haben sich dann einfach vor einem Jahr zusammengesetzt und gesagt, okay, wir haben noch einen normalen Podcast, aber wir wollen jetzt auch einen spezifisch zu Videospielmusik machen, der nennt sich Rhythm Encounter. Und es gibt bisher 12 Folgen oder so draußen. Und was mir in dem Podcast sogar ganz gut gefällt, ist, man merkt den Leuten an, die darüber reden, das sind keine Experten jetzt, was musikalische Theorie oder so angeht. Also ich glaube, das ist so etwas, was wichtig ist, weil wenn man das Gefühl hat, Leute reden über Musik, dann habe ich so, okay, ich verstehe vielleicht die ganze Termine nicht und sie sehen dann vielleicht wieder irgendwelche Sachen drin, irgendwelche, keine Ahnung, das ist in D-Dur und deswegen muss er so und so sein und das ist C-Moll, das ist Beethoven, blablabla. Also darüber reden sie, das sind einfach Fans der Musik, sie genießen einfach das, was sie tun, sie versuchen es in ihren eigenen Worten zu beschreiben, warum sie bestimmte Musik toll finden, warum nicht, ist nicht in irgendeiner Weise schwer verständlich, sondern sie erklären das, ja, Also sie sind einfach Fans, die halt versuchen, ihre Begeisterung für Videospielmusik weiterzugeben. Und ihre Folgen sind meistens so aufgebaut, dass sie ein bestimmtes Hauptthema haben. Und keine Ahnung, da gibt es eine Folge, da geht es vor allem um Overworld-Themes. Dann haben sie ein paar Gäste da. Ja, was macht ein gutes Overworld-Theme eigentlich aus? Sie spielen auch relativ viele Hörbeispiele rein. Also es ist nicht so, dass sie dann rein und darüber reden, sondern man kann dann auch wirklich dazu reinhören. Und es ist ein super großes Spektrum, West-RPG, Ost-RPG, wobei ich sagen muss, die Leute haben schon ein bisschen, was Soundtrack angeht, ein Bias zum, auf die japanische Seite, aber meiner Meinung nach ist es ein bisschen verständlich. aber ich bin immer der Meinung, also wenn jemand Interesse daran hat und auch vor allem Interesse daran hat, dann auch mal reinzuhören, weil ich glaube, das ist auch immer so das Schwierige, wenn ich halt darüber rede, aber sie keine Beispiele so haben, weil wir das ist halt ein bisschen schwierig, haben wir ja schon mal gesagt, dann ist es immer ein bisschen schwierig, da wirklich Begeisterung dazu zu entwickeln, aber die Jungs machen das sehr gut, sie haben eine extrem große Kenntnis über eigentlich alle großen Soundtracks, die es so in den letzten, ja, 20, 30 Jahren gab und ja, hört einfach mal rein. Also ich habe da sogar noch ein paar Titel oder ein paar Soundtracks dann rausgefunden, die ich noch gar nicht gekannt habe und ich glaube, das ist einfach für jeden Interessenten super, super interessant und hörenswert. Ja, auf jeden Fall. Klingt tatsächlich super cool. Ich bin sowieso immer ein Podcast-Freund auf jeden Fall. Ich höre super wenige tatsächlich und von denen meistens sind dann auch irgendwie kleinere Empfehlungen einfach dabei. Und das ist auch, glaube ich, sowas, was durchaus mich auch interessieren würde. Gerade weil ich mich ja auch gar nicht so wahnsinnig tief in die Materie einarbeiten möchte vielleicht auch. Das finde ich eben an dem so gut. Also es ist nicht so irgendwie so von oben herab oder sonst irgendwie, sondern einfach, naja, wir lieben das, was wir hören und wir fänden es cool, wenn ihr es auch mögen würdet und ja, das ich finde die Art und Weise eigentlich sehr, sehr angenehm. Ja, dann würde ich sagen, doch einfach mal reinhören für alle Freunde unter unseren Hörern der Videospielmusik. Ich meine, da gibt's ja mehr als genug von, wie wir jetzt auch schon öfter festgestellt haben. Es wurde ja schon öfter mal erwähnt, dass gerade das auch für einige Leute der Grund ist, unser Podcast so viel zu hören. Von daher, ja, immer gut, wenn sowas mal wieder aufkommt, auf jeden Fall. Ja, und dann würde ich sagen, mache ich weiter mit meinem Tasty. Ich habe ja schon öfter erwähnt, ich habe in letzter Zeit relativ viele Tastys, die noch so übrig bleiben. Und mittlerweile, glaube ich, werden viele von denen vielleicht gar nicht genannt werden. Vielleicht hauen wir die irgendwann zwischendurch einfach mal auf andere Art und Weise raus, weil die jetzt mittlerweile echt nicht mehr aktuell sind. Aber den Tasty, den ich jetzt diese Woche habe, den muss ich, glaube ich, auch jetzt machen. Zum einen, bevor es entweder in Vergessenheit gerät oder vielleicht einfach auch schon alle gehört haben. Wir suchen ja auch immer so halbwegs neue Dinge, die man vielleicht sonst nicht so mitkriegt, zu Tastyen, obwohl das oft genug auch nicht funktioniert, natürlich. Wovon ich reden möchte, ist etwas, das schon jetzt sehr viel durch Medien gegangen ist und lustigerweise gar nicht so krass viel durch Videospielmedien, sondern vor allem auch durch andere. Also ich meine, die meisten Videospielmedien haben auch schon ein bisschen drüber geredet, aber ich weiß nicht, ist irgendwie so ein bisschen schwer zu sagen. Hauptsächlich glaube ich, weil das Ganze zwar ein Spiel ist, aber auch kein richtiges Spiel im Sinne von Videospiel mit viel Mechanik oder sowas. Es ist ein sehr einfach gemachtes Spiel, aber dafür umso intensiver als Erfahrung. Und ich glaube, man sollte das einfach mal erfahren haben. Es ist auf jeden Fall nichts für Zartbeseitete. Und zwar handelt es sich dabei um Sortie en Mer. Das ist ein französisches Spiel. Letztendlich ist es eine Art Werbung für einen Sicherheitswestenhersteller. Und das Ganze ist fast, oder was heißt fast, das Ganze ist eigentlich ein Ertrinken-Simulator. Man sieht am Anfang so eine kleine kurze Videosequenz, wie man, ohne das jetzt groß zu spoilern, man sieht eine kleine Videosequenz, wie zwei Freunde zusammen auf einem Boot sind, man sieht die eine also man sieht das Ganze aus der Perspektive des einen Mannes, den man eben aus der Ego-Perspektive quasi verfolgt und wie auch immer es letztendlich dazu kommt, auf jeden Fall landet er im Wasser. Und dann muss man durch das Scrollen des Mausrads quasi dafür sorgen, dass er sich über Wasser hält. Und dann erlebt man quasi in den nächsten Minuten, was passiert mit ihm so ungefähr. Es ist quasi wirklich eine Simulation des Ertrinkens. Es ist sehr intensiv. Es gibt auf jeden Fall explizite Bilder, auch in der Simulation. Das heißt, es ist auch nichts für Zartbeseitete wirklich. Ich muss es wirklich sagen. Es ist extrem gut gemacht. Es ist auch nicht mit Grafik, sondern es ist eigentlich ein Film. Also man sieht das Ganze aus der, also es ist nicht in Grafik gemacht, sondern es ist wirklich einfach ein interaktiver Film quasi, sodass was das Ganze noch realistischer macht. Und man sieht auch, wenn man auf die Seite geht, einfach wirklich nur dieses große, ausfüllende Bild von dem Meer. Es ist, wie gesagt, sehr intensiv. Ich weiß nicht, es ist irgendwie schwierig, als Spiel zu empfehlen, was es nicht ist. Es ist einfach eine Erfahrung, würde ich sagen. Ich fand es tatsächlich extrem beeindruckend. Ich habe das damals, glaube ich, eben auch auf einer Nicht-Webspiele-Website das erste Mal gelesen. Ich glaube, auf der Huffington Post oder sowas. Irgendwas, was ich einfach regelmäßig mal frequentiere. Und hab's erst danach dann auch in den Spielemedien so ein bisschen gesehen. Und wie gesagt, es ist auch eher so am Rande wirklich ein Spiel. Es ist einfach eine Erfahrung. Also für alle Leute, die das irgendwie interessiert, die da auch vielleicht irgendwie gerade für solche Erfahrungen, solche extremen Erfahrungen vielleicht interessieren, einfach mal angucken. Ich fand's super spannend auch, weil ich ja schon öfter mal im Podcast gesagt habe, dass für mich auch so ein bisschen die größte Angst quasi ist. Oder beziehungsweise das, wovor ich so ein bisschen am meisten Angst habe, ist dieser offene Ozean unter mir. Natürlich hauptsächlich wegen Unterseemonstern. die tauchen da jetzt nicht auf. Aber einfach auch diese ganze Idee des Ertrinkens ist, glaube ich, etwas sehr Gruseliges, wo wirklich viele Leute Angst vor haben. Guckt es euch einfach mal an. Also es ist auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Einfach mal erlebt haben, glaube ich, muss man das. Und ja, vielleicht schreibt uns da dann auch nochmal zu, wie ihr das Ganze erlebt habt. Ich glaube, es ist tatsächlich etwas, über das man gut auch sprechen kann. Ich will, wie gesagt, nicht zu viel spoilern, deswegen sage ich jetzt noch nicht allzu viel zu. Einfach mal angucken. Wir verlinken es und ja, einfach mal erleben. Ich muss ehrlich sagen, ich höre jetzt auch gerade zum ersten Mal davon. Ich habe es dir auch mit Absicht nicht erzählt, weil ich wusste, ich will es als Tasty machen und habe gedacht, dann erzähle ich es dir nicht, sondern du darfst es dir dann auch jetzt geben. Es klingt, ich habe mir gedacht, hey, was meinst du denn die ganze Zeit? Was du, und vor allem war ich eigentlich derjenige, bin dadurch, dass ich sehr aktiv, was ist ja sehr aktiv, aber zumindest aktiv passiv in Foren lese, eigentlich mir das Gefühl habe, naja, ich weiß ungefähr irgendwie alles, was so rumläuft, aber ehrlich gesagt noch gar nicht davon gehört und es klingt ja auf jeden Fall erstmal sehr spannend. Ich habe dann gleich auch erstmal daran gedacht, so mit Oculus wäre das wahrscheinlich dann nochmal intensiver. Oh Gott. Oh Gott, ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dann würde mehr oder weniger wirklich so im Trockenen ertrinken, so ein bisschen. Das ist, glaube ich, schon tatsächlich sehr gruselig, wenn man so ein Oculus erlebt, ja. Also wie gesagt, es ist auch nicht durch die ganzen Spielemedien gegangen, deswegen dachte ich auch wahrscheinlich schon, dass du es gar nicht mitkriegst. Also es ist dann irgendwann schon aufgetaucht bei The Verge und bei den klassischen, bei Kotaku gab es, glaube ich, auch einen kleinen Artikel über Polygon und so, aber... Kotaku ist mittlerweile jeden Scheiß. Ja, richtig, ich meine, die schreiben natürlich auch über wirklich tatsächlich fast alles. Aber es ist tatsächlich nicht ganz, es hat nicht ganz so viel Aufmerksamkeit in der Spieleindustrie quasi gekriegt. Was auch, wie gesagt, Sinn macht. Das ist auch irgendwie das Ganze, dass das Ganze ein Werbevideo ist, finde ich schon wieder fast ein bisschen makaber. Obwohl diese intensiven Werbungen funktionieren ja auch immer ganz gut. Aber wie gesagt, einfach mal angucken. Also alle mal einfach erleben. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Das ist auf jeden Fall ein Erlebnis. So viel kann man sagen. Gut, ja, dann sind wir für diese Woche auch schon wieder durch. Wir können jetzt schon mal ansagen, wahrscheinlich hört ihr diese Folge erst am Montag als kleine Erklärung, weil ich es wahrscheinlich nicht mehr extra posten werde. Ich bin das ganze Wochenende über weg und kann wahrscheinlich erst Montag schneiden. Das passiert jetzt ja öfter mal. Wir versuchen es auf jeden Fall irgendwie ein bisschen, ja, regelmäßiger zu machen. Jetzt auch schon eine kleine Mini-Ankündigung. Wir werden höchstwahrscheinlich nächste Woche eine kleine Zwischenfolge haben. Nur damit es nicht quasi untergeht, weil ihr erstmal für 2 Wochen lang nichts erwartet und deswegen nicht auf die Website geht oder sowas. Es wird eine Zwischenfolge geben. Also für alle, die Bock darauf haben. Wozu das jetzt, was das Thema sein wird, verraten wir jetzt noch nicht. Das werdet ihr dann erst mitkriegen bei der Zwischenfolge an sich. Wir wissen auch nicht genau, wann die rauskommt, ob die am Sonntag erscheint, wie unsere normalen Folgen, ob die irgendwann mitten in der Woche erscheint, je nachdem, wie wir Lust und Zeit haben. Das Ganze wird auch einen etwas ungezwungeneren Rahmen haben. Wir werden wirklich einfach uns so hinsetzen, nur quasi ein Hauptthema in Anführungsstrichen haben, kurz halbe Stunde, 40 Minuten drüber diskutieren und dann ist das Ganze durch. Das wird es auf jeden Fall öfter geben in Zukunft. Wir haben jetzt schon einige andere Themen, die wir auch in dem Format quasi diskutieren wollen. Von daher kann man sich da auch in Zukunft drauf freuen. Wie gesagt, jetzt beim ersten Mal, glaube ich, kündigen wir das einfach jetzt schon mal an. Die anderen Male muss man einfach mal drauf gucken. Bisschen auf Facebook oder Twitter achten, falls ihr es noch nicht geliked habt, dann einfach mal kurz auf Facebook liken, dann kriegt ihr das ja eh mit. Ansonsten Twitter folgen, dann seid ihr immer aktuell informiert irgendwie über diese Folgen, die dann in regelmäßigen Abständen rauskommen werden. Das müssen wir jetzt mal ausprobieren, wie das gut funktioniert, wie viel Zeit das letztendlich frisst und wie man das schön nebenher machen kann. Aber auf jeden Fall wird es nächste Woche definitiv schon mal die erste Zwischenfolge geben. Das können wir jetzt schon mal so weit sagen und ankündigen. Das heißt, so allzu lange muss man dann eh nicht warten, bis dann auch schon der nächste Happen an Commentaries kommt. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ja. Das wird, glaube ich, echt cool. Genau, Bock auf die Zwischenfolgen. Gut, ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt. Wie immer schön, dass ihr uns zugehört habt. Mal wieder für fast 2 Stunden unserem Gebrabbel gelauscht. Wir haben es sogar zeitlich ganz gut hingekriegt heute. Dafür, dass wir so viel News hatten, hat es tatsächlich funktioniert. Wir mussten natürlich auch einiges dafür ein bisschen rausschmeißen, aber die wichtigsten Sachen, denke ich, haben wir drin gehabt auf jeden Fall. Google Project Beast. Ja, richtig, Google Project Beast. Noch als kleinen Mini-Tasty und Empfehlung hinterher. Gut, also Jungs und Mädels, wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen und wir hören uns dann ja wahrscheinlich doch tatsächlich jetzt ausnahmsweise mal in einer Woche schon wieder. Und ja, ihr habt Uncommentaries Podcast gehört und mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe und ihr findet uns unter www.uncommentaries.de. Absolut richtig, macht es gut. Bis denn, Haben wir sogar Project Beast untergebracht. Ausgezeichnet. Wer Dark Souls? Ich hab's ja zweimal. Einmal in Stück und einmal.